Lob und Tadel, Bildungspodcast aus Wien. Eigentlich ein Podcast ohne genauen Untertitel, aber es geht um Bildungsthemen, heute um Wissenschaft. Ich bin bei Markus Peschel. Hallo Markus. Grüß dich. Hallo. Du bist Kognitionswissenschaftler, Wissenschaftstheoretiker. Philosophie steht bei der Eingangstür an der Universität Wien. Und wir werden uns unterhalten über das Thema Wissenschaft, wie man zu Wissen kommt. Und Anlass für dieses Gespräch ist einfach die österreichische Situation, dass wir die Matura ändern werden bei uns und eine sogenannte vorwissenschaftliche Arbeit von Schülern gemacht wird, wo sie selbst Wissenschaft betreiben. Und da ist es natürlich interessant, was Wissenschaft ist, ob das geht, ob man das wissenschaftlich nennen darf. Markus, wie ist es von deiner Arbeit her? In welchem Gebiet bewegst du dich? Kognitionsforschung ist, da geht es um Wissen. Also Kognition, da ist echt das Hirn. Also vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund. Auch wenn Philosophie auf unserem Institut draufsteht, ich bin hier ein bisschen ein Alien, weil ich eigentlich aus der Informatik komme. Ich habe auf der TU studiert, Informatik, und habe mich da sehr früh spezialisiert auf die Frage eben von Kognition und die Frage, wie Wissen repräsentiert wird, wie Wissen entsteht, wie Wissen sich verändert in kognitiven Systemen. Und Kognitionswissenschaft ist ein relativ breites Feld. Das ist eine junge Disziplin. Die gibt es seit etwa 60 Jahren offiziell und versucht zu verstehen, wie unser Denken funktioniert, ja? Was unser Denken ist, wie Denken funktioniert und wie Denken auch simuliert werden kann in Computern letztlich. Und ist eben eine interdisziplinäre Disziplin sozusagen, an der die Informatik, die Neurowissenschaft, die Philosophie, die Linguistik, die Psychologie natürlich und noch eine ganze andere Reihe von Disziplinen beteiligt sind. Und wir versuchen hier an der Universität Wien uns dieser Frage anzunähern, eben aus diesen verschiedenen Disziplinen. Und mein spezielles Forschungsgebiet ist eben diese Frage, was bedeutet Wissen eigentlich? Wie kann man über Wissen nachdenken? Und ganz speziell die Frage, wie entsteht Wissen? Und zwar Wissen, also die Generierung von Wissen oder sogenannte Knowledge Creation oder Knowledge Generation im Bereich des einzelnen kognitiven Systems, aber eben auch in sozialen Systemen. Ja, das reicht, soziale Systeme sind sozusagen, wenn wir jetzt miteinander sprechen, das ist sozusagen ein minimales soziales System. Sind wir zu zweit? Zu zweit, ja, sozusagen ein kollaboratives Gesprächs. Ein kognitives System bin ich allein und wir du? Wir sind jeder für uns ein kognitives System, aber je nachdem, wie man jetzt auch kognitive Wissenschaften ansetzt, es gibt verschiedene Ansätze, wo man zum Beispiel sagt, es gibt den sogenannten Bereich der Extended Cognition, wo man sagt, Denken findet nicht nur im Kopf statt, ja, sondern Denken findet auch in der Interaktion mit der Umwelt statt. Ja, das heißt, also wenn wir zum Beispiel, ganz einfachste Beispiel ist, ein Knoten im Taschentuch, den ich mir mache, um mich an etwas zu erinnern. Ja, da lagere ich einen Teil meines Denkens in diesen Knoten aus. Das nächste Mal in meine Tasche hineingreife, daran musste ich mich erinnern. Und sozusagen die komplexeste oder sehr komplexe Form ist, wenn wir zum Beispiel mit Computern interagieren. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Teil meines Wissens und meiner Wissensprozesse auslagere auf diese Maschine, den wir Computer nennen, egal ob ich ein Excel-Sheet oder wenn ich einen Text schreibe oder wenn ich irgendwelche anderen Statistikprogramme verwende, ja, dann lagere ich eigentlich einen Teil meines Denkens in die Maschine aus. Dort wird es gespeichert, verarbeitet, vielleicht entsteht sogar was Neues. Und ich wiederum lese oder nehme die Ergebnisse wahr und versuche sozusagen damit dann wieder in meiner Kognition weiterzuarbeiten. Ja, das heißt, das nennt man Extended Cognition, weil ich sozusagen mit dem Instrument denke. Ja, nicht nur mit meinem Kopf, sondern in der Interaktion mit dem Instrument oder mit der Maschine versuche ich gemeinsam zu denken. Das heißt, das Denken wird quasi Teil ausgelagert, das ist ein richtiger Outsourcing-Prozess, an die Umwelt. Ja, anderes Beispiel, wenn wir am Flughafen, ich habe es eilig und muss schnell irgendwie zu meinem Flug kommen, weil ich schon zu spät bin, ja, dann benutze ich Schilder. Ja, ja, das benutze ich die Markierungen, also Landmarks auf dem Flughafen, ja, die meine Kognition unterstützen, um möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen, muss ich jetzt da oder dahin gehen, um möglichst schnell zu meinem Flug zu kommen zum Beispiel. Das heißt, da ist ein Teil der Kognition quasi ausgelagert in die Umwelt, ja, nämlich die Schilder, die mir etwas sagen oder die Displays, was immer das ist, und letztlich dann auf meine Kognition wirken, damit ich eine gute Entscheidung treffen kann, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und von der Definition her, Kognition und Denken, das sind, ist das dasselbe? Also Kognition und Denken ist dasselbe, ja. Kognition ist lateinischer Begriff. Cogitare heißt erkennen, denken. Da ist auch Wahrnehmen dabei. Also das ist ein sehr breiter Begriff. Und in den Kognitionswissenschaften, also ist sicherlich in den letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren auch noch ganz klar diese Dimension der Emotion auch dazu gekommen. Weil die Frage ist, wo gibt es die Anlässe, dass etwas angestoßen wird, zu tun, zu denken? Zum Beispiel, ja, ja. Und eben zurückzukommen wieder auf unsere ursprüngliche Frage, also wir beschäftigen uns hier sehr stark mit der Frage eben, wie dieses Denken und vor allem die Entstehung von Wissen in kollaborativen Systemen passiert. Also sprich, jetzt wenn wir zu zweit sprechen, aber eben auch in größeren Einheiten. Ne? Das geht dann über, weiß nicht, Organisationen zum Beispiel oder was passiert hier bei unserem Institut. Ja? Oder wenn wir in Unternehmen gehen, ich habe auch sehr viel Kontakte mit Unternehmen, kann ich ja ein Unternehmen auch als eine lernende Organisation verstehen. Ja? Das ist zum Beispiel nicht uninteressant, wäre nicht uninteressant für die Schule zum Beispiel. Die Schule selber als eine lernende Organisation zu sehen. Das heißt, wie lernt eine Organisation, wie entsteht dort Wissen in dieser Zusammenarbeit zwischen den handelnden Akteuren und geht so weit, bis ich sage, okay, das können ganze Wissenschaftssysteme sein, also Scientific Communities zum Beispiel, ja, wie entsteht dort Wissen? Ja, das ist auch eine sehr, sehr interessante und wichtige Frage. Und wenn man das noch weiter ausdehnt, dann kann man sagen, okay, wie entsteht in großen oder entstehen in großen sozialen Systemen Wissen? Ja, was ist zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, die Region Wien, ja, oder Region Österreich vielleicht sogar, ja, kann ich die auch unter diesem Aspekt des Wissens, unter Wissensgenerierung anschauen, ja, diese ganzen Begriffe von Wissensgesellschaft, Knowledge Society oder Innovation Society, alles sehr viel warme Luft, aber wenn man das ernst nimmt, ja, da kann man durchaus auch sozusagen dort versuchen, ganz gezielt zu intervenieren, ja, und letztlich das, was Schule eigentlich ist oder sein könnte oder sollte, und dasselbe gilt für Universität natürlich auch, ist genauso eine Frage. Ja. Wie kann ich auf einem großen sozialen Maßstab sozusagen ein Potenzial errichten, damit die handelnden Personen, die da drinnen sind in diesem System, befähigt werden, Wissen zu erzeugen. Ja. Und das ist letztlich eine große Frage auch in die Wirtschaft hinein, ja, wenn wir eben alle von Innovation sprechen. Wie kann ich sozusagen einen Raum schaffen, ja, wir nennen das einen sogenannten Enabling Space, das heißt einen Ermöglichungsraum, in dem möglichst gut Wissen generiert werden kann. Umstände zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Wissen mehr wird und auch qualitativ natürlich ein hochqualitatives Wissen entsteht. Einerseits in der sogenannten Grundlagenforschung, aber natürlich auch in der Anwendung. Sprich, letztlich geht es ja dann darum, auch irgendwie Produkte, Services, Businessmodelle, wie auch immer, zu generieren, die einen Mehrwert schaffen für eine Gesellschaft, für ein Unternehmen, für den User, natürlich in erster Linie für den User, der oder die das sozusagen benutzt. Was ist denn Wissen eigentlich genau? Wenn wir es erzeugen sollen. Heikle Frage. Wirklich? Heikel? Na, heikel nicht, aber es ist sozusagen eine der ganz großen und wichtigen Fragen. Also Wissen, vielleicht fangen wir es anders an. Ja? Stell dir vor, da hinter dir bei der Tür kommt plötzlich ein Elefant herein. Ja? Mhm. Einerseits passiert irgendetwas in der Welt da draußen. Ja? Dieser Elefant kommt da irgendwie herein. Aber da kann ich nicht wirklich sehr viel darüber sagen, ob das jetzt wirklich ein Elefant ist oder was da jetzt wirklich passiert genau. Und andererseits passiert in dem Moment, auch wenn wir beide dort hinschauen, etwas in unseren Köpfen. Ja? Und es ist sozusagen etwas aus der es entsteht aus dieser Interaktion zwischen der Welt draußen, unserem Wahrnehmungssystem und Sinnesorganen und unseren kognitiven Systemen, die wir in unserem Gehirn haben, entsteht etwas, ja, ich tue mir ein bisschen schwer, wenn ich sage ein Bild, weil ich glaube, dass es mehr eine Konstruktion ist, also da geht es in diese konstruktivistische Sicht hinein. Eine Resonanz vielleicht, ja, das kommt dann ganz drauf an, wie man das sieht. Das ist eben, dann sind wir schon tief in der Erkenntnistheorie oder in der Epistemologie. Aber es entsteht etwas in unseren Köpfen, was nicht der Gegenstand selber ist, aber was mit dem Gegenstand etwas zu tun hat. Mhm. Ja, das heißt, einerseits haben wir sozusagen dieses ontologische Ereignis, also das, was da real, was immer real ist, da draußen passiert. Und andererseits haben wir etwas, was in unseren Köpfen passiert. Ja. Und das, was in unseren Köpfen passiert, das hat, glaube ich, sehr viel mit Wissen zu tun. Ja, das heißt, irgendetwas, was sich auf die Welt da draußen bezieht, in welcher Art und Weise auch immer, darüber muss man noch diskutieren. Ja? Ist es ein Abbild? Ist es eine Konstruktion? Das ist dann sozusagen eine, ich sage jetzt etwas forsch, eine ideologische Frage. Ja? Ist im ideologisch jetzt im Sinn, nicht im Sinne von politisch-ideologisch, aber im Sinne von epistemologisch-ideologisch. Epistemologisch. Ja, Epistemologie ist eine Subdisziplin eigentlich der Philosophie und beschäftigt sich mit der Frage des Wissens. Ja, also eigentlich sehr eng verbunden oder fast überlappend mit der Erkenntnistheorie. Also im deutschen Sprachgebrauch ist Erkenntnistheorie und Epistemologie sind zwei eigentlich getrennte Begriffe, die aber einen großen Überlappungsbereich haben. Wir sagen, Erkenntnistheorie hat sehr viel mit der Frage, wie entsteht Erkenntnis und Epistemologie hat sehr viel mit der Frage, mit dem Wissen, also mit dem Produkt irgendwie auch zu tun, aber auch mit den Prozessen. Deswegen auch diese Überlappung. Im englischsprachigen Bereich, also Epistemology, ist das eins eigentlich. Und ich denke, das kann man voneinander nicht trennen. Ja, deswegen verwende ich auch gerne den Begriff Epistemologie oder epistemologisch. Und wenn ich sage epistemologisch, da bedeutet das Wissens bla bla bla. Ja, also Wissenspunkte, Punkte. Also alles, was mit Wissen und Wissensentstehung zu tun hat. Also Wissen als Abbild von etwas Realem, was stattfindet, als Abbild, was dann in mir entsteht. Naja, das ist genau die Frage. Ja? Entsteht ein Abbild oder nicht? Ja, weil wenn ich mir das neurowissenschaftlich zum Beispiel anschaue oder auch aus einer konstruktivistischen Perspektive, ja, dann kann ich nicht mehr von Abbild sprechen, weil ich sehe, dass zum Beispiel sehr, sehr viele, also neuronal gesehen, sehr, sehr viele Projektionen nennt man das. Das heißt, Nervenbahnen, neuronale Verknüpfungen letztlich vom Gehirn nach außen gehen. Ja, das heißt, es ist nicht nur so, dass mein Abbild würde entstehen, wenn ich sage, okay, ich habe hier, da draußen passiert in der Welt etwas, ich habe einen Sensor, ja, meine Augen, Fotorezeptor, was immer, ja, und es geht sozusagen eine Bahn direkt in einer Richtung zurück in mein Gehirn und dort entsteht dann sozusagen irgendein Bild. Das wäre ein Abbild. Das wäre sozusagen ein Abbild. Hingegen, wenn ich mir das neurowissenschaftlich anschaue, da sehe ich, dass es sehr, sehr viele Bahnen eben von innen heraus gibt. Das heißt, das nennt man eben Projektionen. Ja, wohin? In Richtung Sinnesorgane. Ja, und das ist das genau das, was wir zum Beispiel als Aufmerksamkeit bezeichnen oder was wir als Selektion bezeichnen oder was wir sozusagen als, wenn ich einen bestimmten Stimulus herausselektiere und nicht nur das, sondern ich sozusagen nicht nur einen Ausschnitt mir herausnehme, ja, also ich kann ja schon meine Augenbewegung, also meine Sakkade ist bereits so eine erste Auswahl, aber nicht nur das, sondern auch die Art und Weise, wie wahrgenommen wird, ja, zum Beispiel, dass ich eben nicht nur ein Abbild wahrnehme, sondern dass ich sofort beginne, schon ganz am Anfang der Wahrnehmung eigentlich zu kategorisieren. Das heißt, ich habe schon Kategorien, die ich nach draußen projiziere und was nicht in diese Kategorien hineinpasst, fällt raus. Ja, und das geht sogar noch einmal einen Schritt weiter, wenn man es ganz extrem nimmt. Ja, wenn man sagen, unsere Sinnesorgane versteht als eben nicht nur passive Filter, sondern als aktive Einheiten, ja, was dann passiert, ist sozusagen, dass ich den größten Teil der Realität überhaupt nicht wahrnehme. Ja, wenn ich mir zum Beispiel unsere Augen anschaue, ja, die Fotorezeptoren, ja, die sind Wellenlängenbereich von, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Zehnerpotenzen, ja, zwei maximal Zehnerpotenzen, so ein sensibel, ja, aber wenn ich mir anschaue, was es an Möglichkeiten gibt, an wie sagen, Zehnerpotenzen, ich würde sagen, das sind mindestens 10, 15 Zehnerpotenzen dazwischen, ja, wo ich sage, das ist beginnt bei radioaktiver Strahlung und endet bei ganz, ganz niederfrequenten Strahlungen, ja, elektromagnetisch, ja, die nehme ich alle nicht wahr. Ja, das heißt, das fällt alles unter dem Tisch. Das heißt, ich kann nicht von einem Abbild sprechen. Ja, wenn es ein Abbild wäre, dann würde ich all diese Dinge auch wahrnehmen. Ja, also dann könnte ich mit meinen Augen Radio hören, sozusagen, oder Handy hören. Brauche ich kein Handy mehr. Ja, jetzt etwas übertrieben gesagt. Das heißt, schon durch die Architektur, die Bauart unserer Sinnesorgane, ja, ist schon so, dass dort nicht einmal mehr sozusagen ein Abbild geschaffen wird. Ja, darüber dann kommt dann noch dazu, dass diese Sinnesorgane sich zum Beispiel adaptieren. Das heißt, wenn ein konstanter Stimulus zum Beispiel ist, ja, dass nach einer bestimmten Zeit, sozusagen so relativ kurz, zum Beispiel das kann man beim Taktilen sehr schön zeigen, dass nach einer relativ kurzen Zeit die Stimulation abfällt. Das heißt, das Gehirn bekommt quasi nur den Onset, das heißt, in dem Moment, wo der erste Kontakt stattfindet, mhm. wenn dann der Druck bleibt, dann erzeugt dieses Sinnes, also dieser taktile Sensor, erzeugt er kein neuronales Signal mehr. Das heißt, Abbild ist das nicht. Ja? Das ist eigentlich, so wenn man das mathematisch so sagt, ist es eigentlich die erste Ableitung. Ja? Sprich, es wird nur die Veränderung. Der Mensch nimmt ja? die Veränderungen wahr. Nur die Veränderung war aber schon im Sensor. Mhm. Ja? Also das ist nicht etwas, was unser Gehirn konstruiert, sondern das ist eigentlich schon im Sensor mit eingebaut. Mhm. Was auch sehr intelligent ist, unter Hochkomma, ja? wenn man einen evolutionären Ansatz nimmt, mhm. weil dadurch natürlich eine extreme Datenreduktion mhm. stattfindet. Schon am allerersten Kontaktpunkt mhm. zur Welt. Ja, und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig und interessant, sich genau da schon einmal auseinanderzusetzen. Ja, was passiert genau in diesem ersten Kontakt, wo die Welt auf den Sensor auftrifft? Mhm. Ja, und da, glaube ich, kann man schon viel lernen über diese Frage Abbild versus Konstruktion. Das heißt, wir ersetzen das, den Begriff Abbild, der entsteht, wenn hinter mir der Elefant reinkommt, gegen Konstruktion. Gegen oder? Konstruktion, ja. Also das heißt, da haben wir aber, wenn wir von Sinnesorganen sprechen, sprechen wir nicht von einem Elefant. Ja, da sprechen wir von einem Pixel ja. auf unserer Retina. Ja, okay. Ja, aber dieses Pixel ist schon sozusagen ein erstes Konstrukt. Und dann das Konzept Elefant oder das, was wir in unserem, man nennt das in der Qualia, ja, das heißt in unserer ja. Erfahrung als Elefant sehen, ja. ja, ist sozusagen wieder ein ganz spezifisches Zusammenbau dieser Perzepte, die ich hier sozusagen schon an meinem, zum Beispiel auf meiner Retina wahrnehme. Und daher verwendest du das Wort Konstrukt. Deswegen Konstrukt ist ein Zusammenbau. Von einem Konstrukt, mhm. ja. Und das ist natürlich nicht beliebig, ja, mhm. klar, also es wären schon sich Ähnlichkeiten oder wie soll ich sagen, lokale Nähen ja, oder Abstände wären schon irgendwie gemappt, aber letztlich, ja, dass wir das Konstrukt oder das Konzept Elefant in unserem Kopf haben, ja, das ist in dem Elefanten nur bestenfalls implizit drinnen. Mhm. Ja, also er gibt mir die Möglichkeit, dass ich so ein Konstrukt mhm. habe, dass dann sozusagen, letztlich geht es ja nicht darum, die Welt abzubilden, sondern darum, dass ich in dieser Welt wieder erfolgreich handeln kann. Mhm. Erfolgreich ist jetzt aber eine Folge, weil sonst würde man nicht überleben. Erfolgreich im Sinne von Überleben, aber da jetzt bei Menschen geht es auch um das physische Überleben, aber sozusagen wir haben das natürlich viel auf einer aggregierteren Ebene, das heißt, da geht es dann um ein soziales Überleben, da geht es um ein positives Lebensgefühl, da geht es um ein Überleben in einer Kultur, in einem Sprachkontext, ja, dass wir jetzt miteinander sprechen können, das sind reine Überlebensstrategien. Mhm. Ja, damit wir sozusagen erfolgreich, was immer dann erfolgreich ist, mhm. ja, sozusagen dieses Leben, ja, den Prozess des Lebens weiterführen können. Und es ist dabei einerlei, ob jetzt ein Elefant wirklich hinten reinkommt oder ob du mir ein Foto von einem Elefanten zeigst oder ob ich mir den vorstelle, den Elefanten, der reinkommt, oder ob ich ein Buch gerade drüber schreibe von einem Elefanten, der reinkommt, oder ob ich etwas höre von jemandem, der ein Buch geschrieben hat. Das sind schon unterschiedliche Qualitäten. Aber, ja. aber grundsätzlich? Naja, im Konzept, ja. Es wird wahrscheinlich immer ein ähnliches Konzept irgendwie aktiviert werden. Mhm. Ja, aber die Ursprungsqualität ist schon sehr unterschiedlich. Ja. Ja, und das ist eine Frage, wenn wir jetzt auch auf die Frage der Bildung oder des Lernens und des Lehrens hinkommen, ist die Frage sozusagen, lerne ich von Artefakten? Ja, wie du gesagt hast, habe ich ein Bild, das ist ein Artefakt. Der Elefant. Ja, das Artefakt, das ist ein Bild eines Elefanten. Ja, ist nicht der Elefant selber, so. Sondern ist quasi das Artefakt. Das Bild des Elefanten. Ja. Das heißt, hier habe ich eigentlich ja schon eine Abstraktion. Ja? Ja. Ein Artefakt, vielleicht kurz der Begriff, was ein Artefakt ist. Ein Artefakt ist etwas, was gemacht ist, auch kommt aus dem Lateinischen, ja, kommt aus Ars, Art ja, und Fazere, mhm. also künstlich gemacht. Mhm. Ja? Das ist ein Artefakt ist im Grunde, also in unserer, so sage ich einmal, nicht natürlichen Umgebung ist eigentlich alles Artefakt. Mhm. Ja, also ganz egal, ob wir da jetzt diese Flasche uns anschauen oder dieses Mischpult, das ist ein komplexes Artefakt oder da diese Zeichnungen meiner Kinder. Warum? Warum? Mischpult ist ja konkret, das ist hier, ich greife es gerade an. Ja, aber es ist ein komplexes Artefakt, sage ich. Aber warum Artefakt? Naja, weil es gemacht ist. Aber es gemacht ist. Ja, die Idee eines Artefaktes ist, ich habe in meinem Kopf eine Idee. Ja, das ist die Idee der Kunst. Ja, mhm. Und das geht die Idee des Arbeitens, philosophisch gesprochen. Ja. Was ist Arbeit oder Kunst? Ja, Arbeit und Kunst sind sehr eng miteinander mhm. verbunden. Ja. Du hast eine Idee, du hast eine Vorstellung. Ja. Du möchtest eine Madonna aus dem Stein, der vor dir steht, schlagen. Mhm. Ja. Und der Stein ist im Grunde ein relativ amorphes Ding. Der ist kein Artefakt. Das ist noch kein Artefakt, wenn er aus der Natur kommt. Ja. Also Natursachen, wenn da jetzt ein Baum steht, kein Artefakt. Würde ich sagen, das ist kein Artefakt, aber es ist eine heikle Diskussion. Okay, okay. Ja, wo ist die Grenze zwischen natürlich und künstlich? Aber sagen wir mal ganz vereinfacht gesprochen, ja, du stehst, am Schneeberg, am Fuße des Schneebergs und hast ein Stückchen Fels vor dir. Und also würde ich sagen, das ist einmal kein Artefakt. Ja. Aber das, was jetzt passiert ist, ich habe so eine Idee, dann habe ich ein Instrument, ich habe meinen Hammer und meinen Meißel und dann beginne ich sozusagen das Wissen, das ich habe, sozusagen umzusetzen in Materie. Ja? Das heißt, das Wissen materialisiert sich in der Form. Das heißt, ich gebe der Materie, dem relativ amorphen Steinblock oder Felsblock, gebe ich eine Form, so wie ich sie mir vorgestellt habe, dass diese Madonna zum Beispiel ausschauen soll. Ja, das heißt, das ist genau das, wenn ich ein Artefakt produziere. Ja, das heißt, eine Idee, die ich habe, realisiert sich in der Materie und bleibt dann auch dort. Ja, das heißt, die bekommt eine Form. Ja, und diese Form ist dann das, was, wenn da jetzt jemand anderer wieder hinkommt und sich das anschaut, aha, das ist eine Madonna, wenn er oder sie sozusagen den ganzen kulturellen Hintergrund hat oder vielleicht erkennt er das nur als eine Frau. Das ist sozusagen dann seine Interpretation. Wie ist das dann mit einem Performance-Künstler, der sagt, es ist nicht das Artefakt das Ziel, sondern der Vorgang selbst? Genau, das sind sozusagen fluide Artefakte. Oder ach, sehr, das gibt's auch. Das sind sozusagen sehr, also wenn wir miteinander sprechen. Ist jetzt, es auch ein Artefakt? Ist es auch ein Artefakt, weil ich durch mein Sprechen gebe sozusagen den Luft, also quasi dieser Luft, die zwischen uns beiden ist, eine bestimmte Form. Eine bestimmte Künstlichkeit. Eine Künstlichkeit. Und die ist aber sehr fluid. Ja. In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, ist es schon wieder vorbei. Verstehe. Ja, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel Schrift haben. Ja, und das ist, dass wir sozusagen Möglichkeiten haben, stabile Artefakte zu produzieren, damit Wissen letztlich auch jetzt über Generationen zum Beispiel hinweg weitergegeben werden kann. Und noch einmal, Wissen und Artefakte, wie ist da der Zusammenhang? Ja, das ist eine heikle Frage. Wieder mal. Nein, aber ganz der ist relativ auch sozusagen einfach, also einfach nicht, aber im Grunde ist, wir gehen wieder zurück zu diesem Beispiel von dieser Madonna, das, was passiert ist, du gibst zwar dieser Madonna, diesem Stein sozusagen eine Form, das heißt, deine Intention spiegelt sich in gewisser Weise wieder in dieser Form wieder. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass der oder diejenige, die das anschaut, sozusagen deine Intention wieder herauslesen kann. Außer wir haben einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund. Konsens, wie auch immer, woher, wo du da auch immer herkommst, dass ich, aha, das ist das und das. Das ist dasselbe auch, wenn ich mir dieses Buch hier anschaue, oder irgendwelche geschriebenen Sachen anschaue. Wenn ich nicht der Sprache mächtig bin, oder des Lesens mächtig bin, dann sind das für mich im Grunde nur irgendwelche Pixelmuster oder irgendwelche Muster auf weißem Papier. Und das heißt, das hat für mich eine ganz andere Bedeutung, als sozusagen die intendierte Bedeutung ist. Erst mit Wissen wird das Artefakt zum Artefakt. Erst durch die Interpretation. Durch die Interpretation. Das heißt, erst in dem Moment, wo ich es lese, das Artefakt ist immer ein Artefakt. Aber in dem Moment, wo ich es lese, also lesen im Sinne von wahrnehme und dem eine Interpretation gebe, sehe ich, aha, das könnte das und das bedeuten. Und die Interpretation ist durch Wissen möglich erst. Und die Interpretation ist durch meinen Erfahrungshintergrund, mein Wissen sozusagen möglich und wird erst sozusagen sinnvoll, weil wir als kognitive Systeme eigentlich immer darauf aus sind, das ist sozusagen eigentlich unsere Grundbewegung sozusagen, wir versuchen Dinge in unser bestehendes Wissenssystem irgendwie einzuordnen, zu kategorisieren. Und wenn ich zum Beispiel nicht weiß, dass es Statuen gibt, dann gehe ich an diesem Ding vorbei und sage, das ist ein natürliches Ding, aber sicher kein Artefakt. Wahrscheinlich, wenn ich es nicht so interpretieren kann. Und du siehst es aber ganz anders, weil du hast diese Madonna geschaffen. Ja. Das heißt, diese Widersprüche sind ganz natürlich. Das ist ganz natürlich und aber das finde ich auch das Interessante, nämlich in dem Moment zum Beispiel, du stehst vor moderner Kunst, weiße Leinwand mit einem roten Punkt in der Mitte. Also das ist, zeichnet sich ganz klar als Artefakt aus, weil sowas findet man in der Natur wahrscheinlich nicht. Aber dann ist die Frage sozusagen, dann ist unser kognitives System sozusagen in Unruhe. Weil wir versuchen sozusagen unsere bestehenden Kategorien auf dieses Ding hinaus zu projizieren und es passt nichts. Es passt nichts, was wir sozusagen kennen. Dann sagen wir, moderne Kunst, nett und ich gehe weiter. Oder ich versuche sozusagen da nochmal weiterzugehen, weiter zu forschen. Und dann sind wir sozusagen im Grunde genau in diesem Forschungsbereich drinnen. Mhm. Ja, dann bin ich nämlich in dem Bereich, wo ich sage, okay, ich bin aufgefordert, neues Wissen zu generieren, zu lernen, zu recherchieren vielleicht. Ja, wer ist der Künstler, wer ist die Künstlerin? Was haben die gedacht? Was ist deren Intentionen gewesen? Also das heißt, da kann ich, da beginnt dann sozusagen Forschung, da beginnt sozusagen das Wissenschaftliche jetzt unter Hochkomma oder auch nicht. Aber da beginnt die eigentlich interessante Arbeit für unser Gehirn, weil wir nämlich dann sozusagen aufgefordert sind, unsere bestehenden Kategorien, Wissenskategorien und sage ich einmal, semantischen Felder zu hinterfragen und zu verändern unter Umständen. Und das ist dann eigentlich interessant, weil bis dahin haben wir nichts gemacht. Also kognitiv gesehen ist es bis dahin völlig uninteressant, weil wir im Grunde immer nur Selbstbestätigung machen. Und was ist das Ergebnis dieses Prozesses? Das Ergebnis des Prozesses ist hoffentlich ein neues Wissen und neues Wissen. Verständnis, eine tiefere Einsicht in ein bestimmtes Phänomen, in ein bestimmtes Artefakt oder auch ein natürliches. Ich muss ja nicht nur, ich kann ja auch von so die sogenannten Naturwissenschaften, ja, die beschäftigen sich ja per Definition mit der Natur. Ja, und sie versuchen ja zu verstehen, ja, wie, was ist, keine Ahnung, ein lebendiges System? Was ist dieser Wurm, der da vor mir, oder diese Spinne? Und dieses Wissen bezeichnet das Endergebnis oder schon alle Stadien von diesem, ich sehe dieses weiße Bild mit dem roten Punkt, bis hin, dass ich verstehe, was das ist? Ja, deine Frage impliziert jetzt, dass es sozusagen irgendwie ein endgültiges Wissen gibt, ja. Das ist auch eine große Kontroverse in der Philosophie natürlich. Ich stehe hier ganz klar auf diesem, sage ich einmal, konstruktivistischen Punkt, ja, wo ich sage, Wissen ist A, ein Prozess, mhm. B, im permanenten Fluss ja. Und C, dadurch, das sind alles Implikationen eigentlich, und dadurch sozusagen gibt es eigentlich kein Ende dieses Wissensgenerierungsprozesses. Das heißt, ich kann natürlich zu einer bestimmten Einsicht kommen, die mich zum Beispiel befriedigt und sagt, okay, das ist mir jetzt genug, jetzt weiß ich genug von diesem Bild, ich verstehe das jetzt und das ist für mich abgehakt, aber das bedeutet jetzt nicht, dass das irgendwie einen besonderen Wahrheitswert hat. Das ist für mich sozusagen, man kommt in so einen Status oder in einen Zustand eines gewissen Equilibriums. Mhm. Ja, das heißt, in einen Gleichgewichtszustand, der befriedigend ist, sage, okay, für meine Bedürfnisse ist das jetzt genug. Ja. Und wenn ich jetzt Wissen auslagere in Bücher, dann ist das in deiner Sicht immer noch ein Prozess, der vielleicht unendlich langsam gerade ist. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum die Geschwindigkeit da hineinkommt. Weil der Prozess ja immer dabei ist, oder? Wenn du sagst, aber Wissen ist immer ein Prozess, was ist, wenn ich Wissen auslagere? Liegt es dann praktisch und losgelöst vom Prozess als Zustand da? Ja, das ist kein Wissen. Ja, das ist kein Wissen? Also in dem Sinn, also ich würde sagen, in diesem Buch ist eigentlich kein Wissen drinnen. Ah. Ja? Das Einzige, was da drinnen ist, ja, wenn du das Buch aufschlägst, ja, weiße Seiten, schwarze Buchstaben, meine Brillen habe, ja, dann sehe ich, aha, das sind irgendwelche Regelmäßigkeiten, das sind irgendwelche Muster. Mhm. Und wenn ich als kognitives System diese Muster quasi dechiffrieren kann, als Buchstaben, als Worte, als Sätze und sozusagen eine gewisse Semantik dem auch beimessen kann, dann wird das zu Wissen in meinem Kopf. Mhm. Ja, aber das muss nicht notwendigerweise übereinstimmen mit dem Wissen, was hier intendiert ist. Das ist genau das Beispiel mit der Madonna, es ist genau dasselbe. Ja. Ja, das heißt aber nur, ja, das, was wir hier haben, ist im Grunde eine Möglichkeit, als Wissen interpretiert zu werden. Ja. Ja, in einer bestimmten Art und Weise. Ja, wenn nicht ein Holzwurm daherkommt, der wird sich freuen, aha, der kann das Buch auffressen, wenn er gerne Papier frisst und sagt, für den ist sozusagen das eine Form von Wissen, aber eine andere Form. Ja. Ja, weil das ist sozusagen, der sieht sozusagen eine andere Möglichkeit in dem Buch hier drinnen. Ja, das nennt man auch eben diese Affordance, ja, das heißt, ein Gegenstand hat sogenannten Aufforderungscharakter. Ja. Aufzufressen oder aufzulesen. Ja, oder wenn man sich die Türschnalle da hinten anschaut, hinter dir, die Schnalle fordert uns auf, ja, zu interagieren. Das heißt, das ist eigentlich, ja, das Wissen in dieser Schnalle, in gewisser Weise, in der Türschnalle, ist sozusagen, wie kann ich mit ihr interagieren? Ja. Ja, dasselbe gilt für dieses Buch auch. Was da noch dazu kommt, ist, dass wir sozusagen hier es mit symbolischen Artefakten zu tun haben. Ja. Das heißt, diese Schriftzeichen, die da drinnen sind, ja, haben darüber hinaus auch noch einen Referenzcharakter. Das heißt, sie verweisen auf etwas. Mhm. Ja, wenn ich Sprache verwende, ja, bin ich ja nicht interessiert an den Zeichen selber, ja, sondern an dem, was sie bedeuten oder bedeuten können. Und sie haben auch diese soziale Komponente. Ja, das ist dann implizit sozusagen, weil das ist eine Konvention, wie wir diese Sprache benutzen, ja, wie wir diese Muster hier benutzen. Mhm. Maschinensprache mit Bits und Bytes würde eben für uns nicht verständlich sein, aber für einen Computer dann zum Beispiel benutzbar. Ja. Wow, wow, wow, wow, wow. Das war jetzt eine Tour de Force. Yes. Und haben wir da jetzt viel auslassen oder haben wir jetzt die wesentlichen jetzt Fragen? Jetzt sind wir schon fertig. Nein. Aber so, das Gebiet ist da. Also, das Gebiet ist da, ja. Also wir haben jetzt nicht nur über den Rand geredet, wir haben jetzt über das Gebiet geredet. Das war jetzt schon ziemlich im Kern sozusagen eine sehr, wie soll ich sagen? Ambitionierte. Eine sehr ambitionierte Angelegenheit, die wir relativ flott hier jetzt durchgegangen sind. Ja. Aber eben, wir sind ausgegangen von der Frage sozusagen, womit wir uns auseinandersetzen hier, mit welchen Fragen. Aber das hat natürlich eine direkte Folge eben zum Beispiel, wie Wissenschaft betrieben wird oder wie ich Wissenschaft verstehe, wie ich in Organisationen zum Beispiel, also Unternehmen oder auch in der Wissenschaft selber, anschaue mir, ja, was für ein Verständnis habe ich von Wissen, ja, was für einen autoritären und hochkommer Charakter hat dieses Wissen? Wie lehre und lerne ich dieses Wissen? Ja, wenn man überhaupt so sprechen kann, ja, dass ich Wissen vermitteln kann, das ist zum Beispiel, hört sich genau in dieser Perspektive auf, diese Idee, ja, dass Wissen sozusagen so weitergereicht wird. Ich gebe dir jetzt eine Tasse Kaffee, ja, und du trinkst es und dann weißt du es. Ja, das so funktioniert es leider oder zum Glück nicht. Ja, und wir wissen genau, dass sozusagen, ja, diese klassischen, ja, das hat dann mit diesen klassischen Lehr-Lernformen, ja, wie, weiß nicht, Frontalunterricht, ja, wie es so schön heißt, ja, das ist genau der Grund, warum das so schlecht funktioniert oder nur sehr ungenügend funktioniert. Lass mich mal probieren. Wissenschaft ist jetzt ein Übereinkommen, wie verschiedene Menschen mit ihren persönlichen Strategien, mit Wissen umzugehen. Also ein Übereinkommen von mehreren Menschen, wie man Wissen generiert, wie man Wissen bewertet, wie man das alles in ein gesamtes Weltbild einbaut. Und Wissenschaft ist nichts anderes wie ein Hilfsmittel, das man nicht ständig neu verhandeln muss. Naja, also die Verhandlung ist eigentlich das Zentrale in der ganzen Geschichte. Ui. Aber man muss dann unterscheiden. Ja? Entweder, also jetzt, wenn man das so wissenschaftstheoretisch anschaut, sagen wir mal zum Beispiel, Thomas Kuhn ist da ein wichtiger Mann, der behauptet, ich glaube, es ist gar nicht so falsch, es gibt sozusagen paradigmatische Wissenschaft und sozusagen Wissenschaft in einem Übergangsstadium von einem Paradigma zum anderen. So was ist es, ein Paradigma. Das Beispiel, das oft gebracht wird, ist dieser Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild. Ja, das heißt, die Behauptung oder die Vorstellung eigentlich, dass das geozentrische Weltbild behauptet, dass die Erde im Mittelpunkt, ich weiß jetzt nicht, des Weltalls, ja, steht und sich sozusagen alles um die Erde dreht. Ja, das heliozentrische Weltbild auf der anderen Seite behauptet, dass die Sonne zumindest im Mittelpunkt unseres Planetensystems steht und sich die Erde darum dreht. Und die Herausforderung ist, dass es gar nicht leicht zu zeigen ist, heute, hier und jetzt, dass nicht die Erde im Mittelpunkt steht. Das war auch damals schon die Herausforderung. Ja, ja. Ja. Aber was ich sagen will damit, ist sozusagen, wenn ich in einem bestimmten Paradigma drinnen bin, ja, dann ist dieses Paradigma bestimmt durch sogenannte Prämissen oder Annahmen. Ja, eben eine Annahme ist zum Beispiel, Erde steht im Mittelpunkt und alles dreht sich drumherum. Und das hat natürlich eine Folge darauf, wie das Wissen, wie die Konzepte, wie die auch Theorien sozusagen strukturiert sind. Ja, das heißt, ein bestimmtes Set von Prämissen bestimmt mir die Art und Weise, wie ich auf die Welt schaue und auch damit auch die Art und Weise, wie mein Wissen strukturiert ist. Ja, wenn ich jetzt die Erde im Mittelpunkt stelle, dann hat das auf die Theorien, zum Beispiel über die Planetenbewegung, ja, da gibt es diese Epizyklengeschichten, eine ganz klare Auswirkung. Während wenn ich die Sonne in den Mittelpunkt stelle, ja, sich zum Beispiel die Epizyklen plötzlich aufhören und ich sage, aha, die Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen. Ja? Und das gilt jetzt nicht nur für diese naturwissenschaftlichen Dinge, sondern das geht eben gerade in diesem Beispiel, ja, geozentrisch versus heliozentrisch, weit in die Kultur hinein, weit sogar in die Theologie sozusagen hinein. Das heißt, das hat auch ganz, ganz weitreichende kulturelle Implikationen. Mhm. Also wie ich mich als Mensch, noch gar nicht wissenschaftlich, sozusagen verstehe im großen Weltall sozusagen. Mhm. Ja? Das heißt, wenn wir uns anschauen, ja, innerhalb eines Paradigmas zu arbeiten, gibt es bestimmte Regeln, die sind verhandelt und die sind sozusagen ein Übereinkommen. Das heißt, wir haben uns geeinigt darauf, die Erde steht im Mittelpunkt, deswegen, ja, schauen meine Theorien, meine experimentellen Settings, meine Sicht der Welt so und so aus. Das Paradigma bestimmt die Methoden. Das bestimmt alles sozusagen. Das bestimmt die Methoden. Was sind die Methoden? Die Methoden sind? Die sind verschiedenartig. Welche Beobachtungsmethoden lasse ich zu und welche lasse ich nicht zu, zum Beispiel? Aber was? Methoden sind Vehikel, um Wissen zu generieren oder mit Wissen umzugehen. Ja, Methoden, ja. Methodos ist der Weg. Ja, das heißt, letztlich ist es die Frage, wie komme ich zu Wissen über diese Welt? Ja? Ja. Die Methode, und das ist auch wiederum sehr konstruktivistisch gedacht, ja, die Methode bestimmt natürlich die Art und Weise, was für ein Wissen entsteht. Mhm. Ja? Weil was ich mit der Methode nicht wahrnehme, das fällt mir unter den Rost. Ja? Das war vorhin das Beispiel, ja? Mein Auge, ja? Das ist auch eine Methode, in gewisser Weise eine evolutionär entwickelte Methode, in die Welt hineinzuschauen. Ja? Lasst es mir nur zu, dass ich einen bestimmten Wellenlängenbereich aus allen möglichen Wellenlängen überhaupt wahrnehme. Das heißt, alles andere existiert für das Auge nicht in gewisser Weise. Und Galileo Galilei, wenn das durch ein Fernrohr schauen keine Methode der damaligen Zeit ist für den Klerus, dann kann es nicht verwendet werden, um Wissen zu generieren. Es kann schon verwendet werden, aber er wird sich sehr schwer tun. Und er hat sich auch sehr schwer getan. Ja, okay, das durchzusetzen sozusagen. Ja, das heißt, und das ist genau das, was Thomas Kuhn sozusagen eben als einen Paradigmenwechsel bezeichnet. Ja, wenn ich quasi an den Prämissen beginne zu drehen, ja, sie zu hinterfragen beginne, aus welchen Gründen auch immer, meistens beginnt man zu hinterfragen, weil das bestehende System einfach nicht mehr gescheit funktioniert. Ja, man kommt an Grenzen. Also wenn man sich das sozusagen bildlich vorstellt, kann man sagen, okay, die Prämissen spannen sozusagen implizit durch ihre, wenn man das einen n-dimensionalen Raum, Wissensraum auf. Und das, was ich tue in der normalen Wissenschaft, so nennt es Kuhn, das Rätsel lösen, ist im Grunde diesen Raum quasi abzusuchen und zu optimieren. Mhm. Ja, also ich versuche quasi die Strukturen in diesem Raum, die vorgegeben sind durch die Prämissen, herauszuschälen und herauszufiltern. Ja. Ja, aber es wird viele Dinge geben, die da nicht hineinpassen, ja, sogenannte Anomalien. Mhm. Und das heißt, die Frage, wie gehe ich jetzt mit diesen Anomalien um? Entweder sage ich ad hoc, die nehme ich halt auch noch mit hinein und sage, okay, das ist halt eine Anomalie, das ist halt so, Messfehler, was auch immer, da kann ich 1000 Gründe dafür angeben. Oder ich sage, wenn diese Anomalien zu stark werden oder zu groß werden oder zu mächtig werden, naja, vielleicht sind meine Prämissen nicht ganz richtig. Ja, und dann beginnt sozusagen das, was eben ein Paradigmenwechsel ist, ja, oder eine wissenschaftliche Revolution, wie es der Kuhn nennt. Das heißt, ich muss beginnen zu hinterfragen, ja, sind meine Prämissen, auf denen eigentlich mein momentanes Welt- und Wissenschaftsbild oder meine Perspektive auf die Welt, die ich im Moment habe, vielleicht irgendwie nicht ganz adäquat. Ja, und müssen verändert werden. Ja, und dann beginne ich das zu verändern. Zum ist Beispiel, Wissenschaft schon in dieser Hinsicht, findet Wissenschaft vorher auch schon statt, noch in den Prämissen selbst, oder findet die erst statt, die Wissenschaft, wenn diese Prämissen verändert werden und das Paradigma gewechselt wird? Also Wissenschaft findet in gewisser Weise immer statt, weil in dem Moment, wo ich versuche, methodisch sauber, ja, in die Welt hineinzuschauen, ja, oder etwas aus der Welt besser zu verstehen, ja, in dem Moment betreibe ich eigentlich schon Wissenschaft. Und das heißt eben, dass auch, dass Wissenschaft nicht richtig sein muss. Natürlich. Wissenschaft ist nie, also Wissenschaft ist nie richtig in gewisser Weise. Was heißt richtig? Ja, richtig, was ist das? Naja, da impliziert schwingt, was da mitschwingt, ja, mit richtig schwingt mit, das so ein Wahrheitsanspruch. Ja? Nein, aber das mit dem geozentrischen Weltbild zum Beispiel, das ist ja objektiv falsch. Objektiv? Was ist objektiv? Okay. Ja? Vielleicht kommen wir, aber keine Ahnung. Das würde ich jetzt nicht so locker hinstellen. Ja? Vielleicht kommen wir in 20, 30 Jahren, ein genialer Physiker, ja, findet eine ganz neue Interpretation der Welt, ja, wo sozusagen das bisherige Prämissensystem völlig auf den Kopf stellt und plötzlich sehen wir, dass das sozusagen ganz anders zu sehen ist. Ich glaube ja, dass unser Sonnensystem mit der Sonne und den Planeten wie ein Atomkern ist mit Elektronen rundherum und wir befinden uns alle in einem großen Riesen, der gerade Blumen pflückt. Zum Beispiel, ja. Also das ist, ich habe jetzt Schwierigkeiten, das zu zeigen. Eine metaphorische, ja, Sichtweise. Aber ich meine, das könnte in einer extremen Form passieren, sozusagen. Ja? Und dann löst sich das auch wieder auf. Ja? Oder zumindest müssen wir das wirklich radikal hinterfragen oder neu denken. Und es könnte noch viel mehr passieren, nämlich all das, was ich nicht denken kann. Natürlich, und das ist das eigentlich Interessante. Wow. Es hat eine Sendung gegeben über Höhlenforschung, die ich gehört habe, und die haben argumentiert, dass es sehr, sehr, sehr viele Höhlen gibt, indem sie gesagt haben, Es gibt ganz wenige Höhlen mit 4 Eingängen. Es gibt mehr Höhlen mit 3 Eingängen, noch mehr mit 2 und sehr viele Höhlen mit einem Eingang. Also muss es ganz, ganz viele Höhlen geben mit keinem Eingang. Und das hat mir auch gefallen. Ja, gute Hypothese. Mhm. Aber, die Frage ist, wie kann ich es zeigen? Gar nicht. Gar nicht mehr, genau. Weil ich sozusagen, außer ich habe ihr eben, außer ich bekomme eine Methode, ja, mit der ich sozusagen ein Röntgen von einem Berg machen kann. Findet dann ein Paradigmenwechsel noch nicht statt? Oder schon? Nein, ist nicht egal, aber es kommt darauf an, was ich als mein Paradigma setze. Ja, wenn ich sage, ich definiere eine Höhle als etwas, was einen Eingang hat, das ist sozusagen, was wäre eine Prämisse in dem Paradigma, dann würde ich sagen, dann findet ein Paradigmenwechsel statt. Ja, weil ich sozusagen diese Prämisse, also ganz formal, logisch gesehen, aufgebe, ja, und plötzlich mir ein neues Denksystem quasi entsteht. Ja, wo ich einfach nur, ich weiß nicht, Hohlkörper im Felsen auch als Höhle definiere oder mit einbeziehe. Ja, das wäre sozusagen für die Höhlenforschung dann vielleicht sozusagen ein Paradigmenwechsel. Aber ob wir dann noch von Höhle sprechen können, das ist eine andere Frage. Ja, das ist etwas, was ich verhandle. Ja, das verhandle ich mit meinen Kollegen und sage, okay, liebe Freunde, wie schaut es aus? Was ist eigentlich unser Gegenstand? Mhm. Ja, was sind unsere Prämissen? Und vielleicht müssen wir hier unsere Prämissen verändern und sagen, naja, wenn wir das verändern, dann hat es aber auch eine Implikation auf unser Verständnis, auf unser Grundverständnis von dem, was eine Höhle ist. Du hast dieses Beispiel gebracht mit geozentrischem und heliozentrischem Weltbild für ein Paradigma. Und du hast gesagt, ein Paradigmenwechsel ist dann eine Veränderung der Prämissen, eine Veränderung in der Prämissenlandschaft sozusagen. Und was wolltest du dazu erzählen? Du hast das mit dem Beispiel gebracht. Ja, was ich dazu erzählen wollte, weil du mich gefragt hast, was Wissenschaft ist. Ja, genau. Ja. Wissenschaft ist sozusagen, wenn ich klassischerweise in einem Paradigma mich diesen Regeln unterwerfe, die mir das Paradigma vorgibt. Ja, das ist sozusagen eine Form von Wissenschaft, die, ich würde mal sagen, zu 95% betrieben wird. Wissenschaft ist Unterwerfung. Na, Unterwerfung bestimmter vereinbarter Regeln. Ja. Ja. Und das ist gut so und wichtig. Ja. Ja, auch absolut notwendig. Aber sozusagen aus einer, jetzt werden mich meine Kollegen sicherlich schlagen, wenn sie das hören, aus einer intellektuellen Perspektive eigentlich relativ kurz gegriffen. Ja, weil interessant wäre natürlich zu sagen, okay, das ist jetzt meine Sicht auf die Welt. Das, was wir hier tun, ist diese Exploration dieses Wissensraums, ja, der implizit durch die Prämissen vorgegeben ist. Das kann natürlich hochkomplex sein und das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie minderwertig ist, ja, aber das ist sozusagen aus einer Wissensgenerierungsperspektive quasi einfach nur explizit machen von impliziten Dingen, mhm, ja, in Interaktion mit der Umwelt. Das soll die Abteilung so und so ausführen. Ja, das ist wichtig, wenn es zum Beispiel darum geht, verlässliches Wissen zu schaffen, ja, was ich zum Beispiel für Technologie brauche. Ja. Ja, weil ich mag das, wenn ich meinen Computer aufklappe in der Früh, dass der immer funktioniert, egal ob es minus 20 Grad oder plus 40 Grad hat, das muss sozusagen funktionieren. Das heißt, ich muss ein sehr gutes Wissen, zum Beispiel diese Materie, was immer in den Chips da drinnen ist, muss ich perfekt haben, ja, oder muss ich sehr, sehr ein sicheres Wissen haben, damit sozusagen da ich gut operieren kann. Und es schadet nicht, wenn das Flugzeug fliegt, das mit diesem Computer konstruiert wird. Ja. Aber aus einer Wissensgenerierungsperspektive, aus einer Innovationsperspektive ist natürlich interessanter zu sagen, okay, wir wissen jetzt, okay, da gibt es diesen Raum, ja, den explorieren wir, den müssen wir sozusagen gut abdecken, aber vielleicht gibt es darüber hinaus auch noch eine andere Sichtweise. Und das ist das, was uns auch interessiert. Ja. Wie kommt es, und das ist auch das, was wir zum Beispiel im Innovationsbereich, eben das eine ist eine sogenannte inkrementelle Innovation, das heißt, ich bleibe letztlich immer in einem Prämissenraum und suche diesen Wissensraum ab, ja, und versuche dort Lösungen zu finden. Ja, deswegen auch Puzzle Solving, ja, also Rätsellösen von Thomas Kuhn. Ja, es gibt sehr hochwahrscheinlich eine Lösung, ja, die vorgegeben ist implizit und ich mache nur das explizit, was implizit da ist. Ja, also ganz formal gesehen geht es um ein Regelsystem, dem die Regeln explizit gemacht werden, also die angewandten Regeln. Und das andere ist aber zu sagen, okay, ich beginne sozusagen diesen Wissensraum zu hinterfragen und versuche da neues Wissen entstehen zu lassen. Ja, was hochriskant ist, ja, weil ich natürlich viele sozusagen Prämissen wahrscheinlich generieren werde, die völlig sinnlos sind. Aber das ist sozusagen genau der Trade-off, den ich machen muss. Ja, will ich quasi Buchhalterwissenschaft betreiben? Ja, da weiß ich sozusagen, es gibt Lösungen. Oder und das ist relativ risikolos. Ja, und ich sage einmal, wenn du auf eine Konferenz gehst, sind wahrscheinlich 95% der Vorträge unendlich fad. Ja, einfach aus dem Grund, weil das, was dort sozusagen präsentiert wird, im Grunde immer nur Verfeinerungen von Bestehenden ist. Ja, das ist inkrementelle Innovation. Das ist auch, wenn du in einem Produkt oder in einem Servicebereich, also im kommerziellen Bereich schaust, ja, der iPod wird von, der früher war er weiß, glaube ich, und jetzt dann bekommt er eine gelbe Farbe. Das ist dann, wird das die tolle Innovation verkauft, ist natürlich nicht wirklich besonders interessant. Warum? Weil quasi nur an der Oberfläche verändert wurde. Ja, es wurde quasi nur das, ja, in dem Fall hat die Farbe verändert. Also es ist, die Parameter wurden geändert. Irgendwelche, aber äußere Parameter wurden geändert. Ja, mhm. Aber zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu hinterfragen, ja, was, also jetzt mal auf diese Produktperspektive zum Beispiel zu hinterfragen, was ist denn das und was sind denn da noch für Potenziale? Ja, und sage, okay, ich kann eigentlich aus dem zum Beispiel eine ganz andere Sache machen. Ja, das wäre sozusagen eine radikale Innovation. Warum? Weil da plötzlich sozusagen neue Prämissen gesetzt werden, damit auch ein neuer Wissensraum entsteht, der am Anfang völlig unexploriert ist, damit auch das hohe Risiko eingeht, dass das sozusagen ein völliger Blödsinn ist, aber auch die Möglichkeit entsteht, dass ich die Welt, ja, oder das Produkt in dem Fall völlig neu zu sehen beginne. Ja, dass sich völlig neue Funktionalitäten entstehen, also wissenschaftlich dann zum Beispiel eine völlig neue Perspektive auf ein bestimmtes Phänomen, das ich vorher schon geglaubt habe, gut zu verstehen. Dazu muss ich kreativ sein, zügellos sein, ich muss mich über Regeln hinwegsetzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Beim Steve Jobs möglicherweise, wie gesagt, wird auch ein Arschloch sein. Ist alles dabei. Ja, also das ist ja das Interessante, wenn wir von Innovation sprechen. Ich kann eben, das ist eben ein Widerspruch, ich kann Innovation sozusagen nicht deterministisch herstellen. Im Sinne von, dass ich sage, ich gebe dir 5 Regeln und wenn du die Regeln befolgst, dann kommst du sicher dorthin. Ja, weil in dem Moment, wo ich diese Regeln habe und sie befolge, bin ich genau wieder in diesem Paradigmen-Ding drinnen. Das heißt, ich weiß eigentlich schon implizit, was rauskommen könnte. Ich habe zumindest die Grenzen dieses Raumes, kann ich ungefähr abstecken. Während ich genau, was du als kreativ bezeichnet hast, ja, ist dieses Regelbrechen, ja, oder dieses sich hinwegsetzen über bestehende Prämissen, ja, mich in einen Raum hineinführt, von dem ich eben nicht weiß, was entsteht. Ja, und das ist das eigentlich Gefährliche, aber auch das Interessante. Ja, in gewisser Weise wird sozusagen der Boden unter meinen Füßen weggezogen und ich begebe mich in einen neuen Schwebezustand, in dem ich überhaupt einmal orientieren muss. Ja, und das ist interessant in der Wissenschaft, ja, weil ich plötzlich sozusagen nichts mehr habe oder wenig habe, wo ich mich festhalten kann. Aber wenn man das auch in einem industriellen oder wirtschaftlichen Kontext sieht, ja, begebe ich mich in einen völlig neuen Markt, völlig neue Technologie, völlig neue User, was auch immer, sozusagen Produktionstechnologien, das ist dann sozusagen sehr vielfältig, ja, von denen ich am Anfang überhaupt nicht weiß. Ich habe nur eine Intuition, das könnte interessant sein. Ich glaube, da ist ein echtes Potenzial. Und dann beginne ich dort zu explorieren. Ist das nicht das, was Kinder oder Menschen machen, die zur Welt kommen, dass sie eben dieses Neue, das sie erfahren, erst mit Regeln bearbeiten müssen, die sie sich selbst zusammenstricken? In gewisser Weise ja. Also kleine Kinder, warum sind kleine Kinder sozusagen so interessant? Also per se sind sie natürlich interessant, aber aus einer Wissensperspektive her sind sie interessant. Weil sie sozusagen kommen mit einer gewissen Disposition, das heißt schon mit einem gewissen Grundgerüst her, aber das ist sehr offen. Ja. Ja, und unser Bildungssystem, ja, ist eigentlich darauf, zielt jetzt darauf ab, ist etwas überzogen gesagt, muss ich ehrlich sagen, aber wirklich zugespitzt, ja, diese sehr weite Perspektive eigentlich sehr einzuengen. Ja, und das heißt, das beginnt im Kindergarten, über die Schule bis zur Universität. Ja, letztlich sage ich, okay, ich studiere dann Wirtschaft, Wissenschaften und da schaue ich mir das Problem an und da mache ich meine Dissertation auf einem Mikrodetail. Ja, das heißt, da bin ich dann Spezialist, da bin ich dann wirklich gut, ja, aber dass sozusagen da wirklich Neues entsteht, ist von dieser Denkweise her relativ unwahrscheinlich. Das heißt, ich glaube, dass wir wahnsinnig viel Potenzial liegen lassen auf dem Weg von dieser relativen Offenheit bis hin zu dieser totalen Spezialisierung und totalen, ich sage mal, Detailarbeit. Was wichtig ist, ich sage nicht, dass es nicht gut ist, aber ich glaube, man muss irgendwie mehr diese Balance in die andere Richtung. Das ist sozusagen, es ist total ein unbalanciertes System letztlich. Ja, das sozusagen letztlich darauf abzielt, wie soll ich sagen, in einem Paradigma möglichst gut zu sein, ja, aber die Fähigkeiten und die Fertigkeiten kaum geschult werden oder weiter kultiviert werden, die ein kleines Kind mitbringt, ja, um auch zum Beispiel Paradigmen systematisch zu hinterfragen. Ja, dass man sozusagen auch einfach sagt, okay, ich weiß jetzt erstens mal, sich bewusst zu sein, in einem Paradigma zu sein, ja, in einer bestimmten Perspektive der Welt, aber dann auch die Fertigkeiten und die Fähigkeiten zu haben, sozusagen das aufzubrechen und sich einmal auch hinauszuwagen. Ja, das ist auch eine Frage, wo es dann, da kommen die Emotionen ins Spiel. Ja, wo ich, weil ich bekomme gewisserweise Angst, weil ich sozusagen sicheren Boden verlasse. Oder Lust. Das kommt dann auf, ganz auf die, wie soll ich sagen, auf die Charaktereigenschaften an, ja. Also ich, aus vielen Beispielen, sowohl in der Wissenschaft, also Erfahrungen aus der Wissenschaft, aber auch im industriellen Bereich, wenn man sieht, aha, oje, jetzt muss ich da mein geliebtes XY-Land verlassen, das spürt man, ja. Also irgendwie, ich komme da an Grenzen, das ist irgendein Paradigma, ist ausgelutscht. Ja, das ist egal, ob das ein wissenschaftliches Paradigma oder ein Produkt ist, ja, das kommt irgendwann einmal, kommt es sozusagen zum Ende eines Produktzykluses, nennt man das in der Wirtschaft, ja, aber in der Wissenschaft gibt es das genauso. Ja, und dann sagt man, okay, versuche ich jetzt mein Wissen und meine bestehenden Theorien mit allen möglichen mir zur Verfügung stehenden Mitteln aufrechtzuerhalten, ja, und dann kommt es zu Machtkämpfen. Ja, in der Wissenschaft ist dann ganz klar, da sind die Senior Scientists oft, die dann einfach mit allen Mitteln versuchen, ihr Paradigma quasi weiterzutreiben, ja, die dann auch meistens die Macht haben, weil die haben dann oft die Entscheidung, was wird publiziert, was nicht, die entscheiden über Forschungsanträge, es ist ein ziemlich heikles Spiel eigentlich, ja, oder sage ich, okay, ich versuche ein bisschen darüber hinauszugehen und versuche mal zu schauen, mich einmal auch auf etwas anderes einzulassen. Ja, und das ist, also wenn wir zum Beispiel bei uns schauen, hier an der Universität, ist das, finde ich, eines der Grund, eine riesengroße Problematik, ja, wenn es zum Beispiel zu Dissertationen kommt. Ja, weil eigentlich, was in Dissertationen passiert, sehr, sehr oft, ich sage nicht immer, aber sehr oft, einfach sagt, okay, du hast da dein Projekt, das ist meistens eh schon vorgegeben durch den Senior Scientist, sagt, okay, du bist da eingestellt zu dem Projekt und das erforschst du mir jetzt. Ja, und da können jetzt interessante Ergebnisse rauskommen. Vielleicht kommt was ganz was anderes raus, aber das ist die Frage, wie gehe ich da mit dem um? Oder, aber sozusagen, eigentlich geht es dann letztlich um eine Bestätigung einer Hypothese. Ja, das ist das, was eigentlich das klassische naturwissenschaftliche Vorgehen ist. Ich versuche eine Hypothese letztlich empirisch zu verifizieren oder zu falsifizieren. Und dann bleibe ich aber genau in diesem Paradigma. Und das andere, von dem ich gesprochen habe, ja, dieses sozusagen mehr Explorative, das Offene oder das Kreativ, ich bin kein Freund von diesen Kreativdingen, aber sagen wir mal, für diese Offenheit auch das eigene Zügellose. Paradigma. Nein, noch gar nicht zügellos. Also, es muss gar noch nicht zügellos sein. Ja? Ich kann einfach auch da mal das eigene Paradigma wirklich ernsthaft zu reflektieren und zu schauen, gibt es da vielleicht auch noch andere Kategorien, mit denen ich auf dieses Phänomen schauen kann. Das wird eigentlich kaum, das findet kaum Niederschlag. Ja? Brauche ich also nicht unbedingt deiner Meinung nach eine Hypothese, um Wissenschaft zu betreiben? Also, wie soll ich sagen, wenn ich brav bin, ja, dann natürlich brauche ich meine Hypothese in gewisser Weise, weil es ja, also innerhalb eines Paradigmas geht es natürlich darum, dass ich eine gewisse Hypothese überprüfe. Ja. Und Hypothese ist, kann man auch gleichsetzen mit Fragestellung. Hypothese kann man fragen, also ja, das es gibt. Oder mit einer Annahme. Also eine Hypothese ist in gewisser Weise eine Annahme. Ja, aber mach mal ein Beispiel. Die Schnecke. Ja. Soll Thema meiner Forschung sein. Wohin kriecht die Schnecke? Das ist noch keine Hypothese. Genau, es ist aber eine Frage, die aber super interessant ist. Ja. Aber die Frage, eine Hypothese wäre... Die Schnecke kriecht nach links. Immer. Ja, zum Beispiel, ja, oder die Schnecke hat irgendwie ein magnetisches System und die richtet sich nach dem Nordpol aus. Genau. Das wäre eine Hypothese. Eine Hypothese ist etwas, was durch ein Experiment verifizierbar oder falsifizierbar ist. Ist jetzt die eine Sache schlechter, dieses Beobachten, was sie macht, wie sie es, wohin kriegt sie, hypothesenfrei, mit sie kriegt dorthin, wo der Magnetpol zeigt? Ist da jetzt eine Wertigkeit? Es ist noch keine Wertigkeit, aber ich kann mich auf zwei Weisen annähern, ja. Ich kann sozusagen versuchen, die Schnecke möglichst vorurteilsfrei zu beobachten. Ja, ja. Das ist so eher dieses Explorative. Ja. Ja, also natürlich habe ich Hypothesen. Ja, ich bin nie frei von Hypothesen, weil ich immer meinen ganzen Erfahrungshintergrund habe. Aber ich kann versuchen. Alleine, dass sie könnte auch fliegen. Wohin fliegt die? Die zurückzustellen. Mhm. Ja, okay. Ja, ich kann mich mental dafür entscheiden, zu sagen, okay, ich versuche mal möglichst vorurteilsfrei zu beobachten. Ja, was, wie gesagt, prinzipiell nie möglich ist, ganz vorteilsfrei, aber ich kann das zurücknehmen. Ja? Oder ich kann sagen, ich nehme an, A, die Hypothese ist, die hat ein Magnetsystem und B, das ist ausgerichtet nach dem Nordpol. Ja, und dann schaue ich nur mehr, bewegt sie sich auf den Nordpol zu oder nicht? Jetzt überspitzt gesagt. Ja, das heißt, da habe ich schon meinen möglichen Erfahrungshorizont oder meinen möglichen Beobachtungsraum völlig reduziert. Ja, das ist wichtig, wenn ich Schnecken bauen will oder Schnecken haben will, die mich zum Nordpol bringen. Ja, zum Beispiel. Ja, da ist es sehr wichtig, dass ich das weiß und zwar mit großer Verlässlichkeit weiß. Aber wenn ich wirklich verstehen will, ja, was die Schnecke in ihrer Bewegung ausmacht, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen eine zu enge Perspektive. Irgendwann mal muss ich natürlich dorthin kommen, aber die Frage ist sozusagen, was wird geschult, ja, wenn wir von Bildung und von Lernen und Lehren sprechen, ja, worauf ist der Fokus in der Ausbildung? Ja, und wenn ich schaue, zum Beispiel da gegenüber von uns, hinter uns ist das Psychologiegebäude, ja, was die lernen, ist genau das, ja, einfach vorgegebene Hypothesen mit vorgegebenen Methoden zu überprüfen. Ja, und das sehr gut und perfekt. Das ist extrem wichtig und auch gut. Ja, aber sozusagen alles das drumherum, ja, das ist sozusagen die Frage, naja, worum geht es denn da eigentlich, ja, wenn ich irgendwelche Wahrnehmungsexperimente mache, ja, kann ich hypergenau total spezifische Hypothesen haben, Fragestellungen, Hypothesen haben. Aber letztlich die Frage zum Beispiel, naja, was ist denn eigentlich Wahrnehmung zum Beispiel? Ja, was passiert denn da eigentlich? Ja, zum Beispiel diese Fragen, von denen wir eingangs gesprochen haben, diese philosophischen Fragen, ja, die unter Umständen, wenn ich das so auf einer, sage ich mal, breiteren Ebene mir nochmal überlege, ja, einen extremen Einfluss darauf haben könnten, wie ich meine Experimente aufbaue, weil ich sozusagen von einem ganz anderen Paradigma der Wahrnehmung ausgehe, ja, wo ich eben nicht nur zum Beispiel von einer Abbildungstheorie ausgehe, sondern sage, okay, da geht es um Interaktion primär, dann schauen auch die experimentellen Settings, meine Hypothesen, alles ganz anders aus. Und das ist interessant. Und auch sozusagen so etwas in der Ausbildung explizit mit drinnen zu haben, das wäre wichtig. Ich und die Schnecke. Zum Beispiel. Ja, also was wir zum Beispiel tun, ja, ist diese ganze Frage sozusagen ein bisschen ethnografische Methoden so interessant, ja, das oder teilnehmende Beobachtung. Schnecken, ja? In unserer Wahrnehmung. Ja, dass ich selber zur Schnecke werde sozusagen, ja, also jetzt ganz extrem gesprochen, ja, ich versuche mich einzufühlen in diese Schnecke, also das natürlich nicht möglich ist, ja, aber von der Haltung her, ja, geht es darum, quasi den Gegenstand von innen her zu verstehen, ja, und nicht von außen. Das ist das, was wir in den Naturwissenschaften meistens tun, wir versuchen den Gegenstand von außen her zu verstehen. Und das können wir super und ich glaube eben, dass es auch extrem wichtig ist, aber ein größeres oder eine breitere Perspektive können wir versuchen, dieses von innen her nach außen zu schauen und nicht von außen nach innen. Und das ist immer noch wissenschaftlich. Was, das von innen nach außen? Ja. Das ist an der Grenze, ja, weil ich sozusagen die klassischen wissenschaftlichen, also naturwissenschaftlichen Parameter oder Grenzen in gewisser Weise sprenge, ja, weil dort ist ganz klar, sozusagen diese Trennung von Subjekt und Objekt. Ja? Das heißt, der Beobachter, der Beobachterin sollte oder dürfte eigentlich nicht in Interaktion treten mit dem Beobachteten. Was aber auch eine Illusion ist, weil in dem Moment zum Beispiel, wo ich in der Psychologie einen Fragebogen habe, ja, in dem Moment, wo ich eine Frage stelle, habe ich schon manipuliert, sozusagen. Ja? Quantenphysik sowieso. Quantenphysik ist ja sowieso klar. Ja? Und das heißt, das ist eh eine Illusion. Das heißt, die Frage ist sozusagen, wenn das eh eine Illusion ist, ja, warum nicht, ich sage jetzt nicht, dass eine besser oder schlechter ist, aber warum nicht beide sozusagen Ansätze irgendwie versuchen zu integrieren? Ja, und in den Kognitionswissenschaften passiert das zum Beispiel schon. Der, ja, Ansatz von innen und von außen. Von dieser innere und äußere Ansatz. Ja, also in den Kognitionswissenschaften ist eine Strömung, die zum Beispiel in den letzten, ja, 10 Jahren, vielleicht sogar mehr, ganz klar auch versucht, so eine Introspektion wieder ernst zu nehmen. Ja? Was das Big No-No war am Anfang, sagen, na, bitte nur nicht introspektiv, nur subjektiv, nur sozusagen, ja, also da können wir uns überhaupt nicht an unsere naturwissenschaftlichen Regeln halten, aber gerade in der Kognition ist es so wichtig, von diesen inneren Erlebnischarakter ernst zu nehmen. Und da gibt es wirklich ganz einen eigenen Stream, ja, of Research, der konsequent versucht, diese sogenannte Third Person und die First Person Perspective und auch die Second Person Perspective irgendwie zu integrieren. Mhm. Ja, und das finde ich interessant. Ja, und das geht sozusagen, es geht genau darauf hin, so irgendwie ein bisschen weg von diesen Mikro-Detailwissenschaften hin zu einer offeneren Perspektive, ja, auf auf jetzt einmal kognitive Phänomene, aber das ist dann ganz egal, ob wir uns Schnecken oder was auch immer anschauen. Ja? Wie ist denn dann eigentlich eine Literaturarbeit zu begreifen, wenn praktisch die Fragestellung wäre, wie Schnecken in bisherigen Forschungsarbeiten dargestellt werden? Was heißt Literaturarbeit? Also das ist eben die große Frage. Also wenn es darum geht, dass Schüler jetzt in Zukunft eine wissenschaftliche Arbeit zur Matura schreiben sollen, dann ist immer wieder die Diskussion, Stichwort Literaturarbeit, also recherchieren im Internet. Die Frage, was für Quellen ich heranziehe. Ja, also es, im Grunde gibt es mindestens zwei Quellen. Ja. Die eine Quelle ist, ich schaue in die Empirie, ich schaue mir das an. Ja. Ich gehe hinaus in die Natur oder wo immer, in ein hoffentlich nicht zu künstliches Setting. Ja. Also, dass ich ein Labor habe, ja, das ist eine Möglichkeit. Oder ich schaue mir sozusagen in einem ökologischen Kontext an. Aber da bin ich mit dem Gegenstand in Interaktion. Oder ich schaue mir Artefakte an, ja, sprich ja, Literatur, was du als Literatur bezeichnest. Und da ist natürlich die Frage, was für Quellen ziehe ich da heran? Ja, und ich kann, also interessant. Schneckenbücher. Ich kann mir Schneckenbücher anschauen, zum Beispiel. Ja, ich kann mir sagen, es gibt sicherlich eine Biologie der Schnecke und da gibt es wahrscheinlich, vielleicht gibt es sogar der Journal of auf der Schneck. Ja, genau, ja, wo bis ins Detail, dass das Nervensystem aufgedröselt ist von dieser Schnecke, ist wichtig und gut. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch einfach Literatur jetzt im Sinne von ja, Kafka zum Beispiel auch einmal hernehmen und sagen, okay, was haben denn die über Schnecken gedacht? Und dann wird es aber lustig. Dann wird es nicht lustig, sondern wird es interessant. Okay. Ja, weil ich dann plötzlich vielleicht wegkomme von einer sehr stark, wie soll ich sagen, naturwissenschaftlichen orientierten Perspektive, ja, die sich auf das rein Materielle und so weiter, all das ganze Positivistische sozusagen bezieht und ich plötzlich vielleicht auch auf neue, ich sage mal, Dimensionen aufmerksam werde, die ich dann auch integrieren könnte in meine naturwissenschaftliche Wahrnehmung oder in mein naturwissenschaftliches Vorgehen. Aber es geht immer dabei um das Konstruieren idealerweise. Ja, konstruieren tun wir sowieso. Also ist sowieso. Das ist sozusagen, ach ja, das richtig. Ist in gewisser Weise, das ist sozusagen meine Prämisse. Ja, ja genau. Können wir die auch hinterfragen, ja? Ach, genau. Aber dieses eigene, natürlich wäre der Anspruch bei Forschungsarbeiten, die man auch in der Schule macht, dass man etwas Eigenes macht, oder? Nicht, also ich würde sagen, das kommt drauf an. Aha. Ja, also ich zum Beispiel bei Masterarbeiten, ja, ist es nicht notwendigerweise so, dass man was Eigenes jetzt macht, im Sinne von, dass man das die große neue Entdeckung macht, sondern da ist es sogar sehr oft so, dass man sagt, okay, man beforscht ein bestimmtes Feld, ja, meistens eben per Recherche und quasi Lesen der relevanten Literatur und versucht dann zum Beispiel einen bestimmten Aspekt, der vielleicht noch nicht so beleuchtet wurde, irgendwie aus dem herauszuarbeiten. Aber doch wieder was Eigenes. Eigen ist es immer, ja, weil in dem Moment, wo ich etwas lese, ja, ist es schon mein eigenes Verständnis, ja. Aber was ich jetzt gemeint habe, ist, ich kann jetzt hergehen und sagen, ich referiere die bestehenden Positionen und dann ziehe ich irgendwie etwas heraus, ja. Das ist sozusagen auch was Eigenes. Natürlich ist es was Eigenes. Das Herausziehen. Aber vom Neuigkeitswert hat das wahrscheinlich weniger Fallhöhe, als wenn ich sage, ich entdecke plötzlich da ein ganz neues Muster, was vorher noch niemand so gedacht hat. Ja, das ist sozusagen von der Fallhöhe des Neuen her noch einmal eine andere Qualität. Ja, und das von dem habe ich gesprochen. Das heißt, und ich weiß jetzt nicht sozusagen, das kommt darauf an, was erwarte ich von einer wissenschaftlichen Arbeit. Ja, und was will ich? Was will ich, ja? Worauf, und das hängt letztlich sozusagen auch von den Bildungszielen ab, die ich einem Schüler, einer Schülerin jetzt vorgebe, ja? Erwarte ich, dass der oder die quasi schon sagen, sehr früh in dieses, ich sage mal, sehr klassisch traditionelle Naturwissenschaftsbild hineinkommt und diese Tätigkeit, ja, dass man das gut kann, das ist eine Fertigkeit, das ist wichtig, dass man das gut, das ist quasi ein Handwerkszeug, ja, oder erwarte ich darüber hinaus, ja, das würde ich sagen, okay, das ist einmal die Basics, ja, oder erwarte ich darüber hinaus auch sozusagen, dass da ein großer Anteil an eigener sozusagen Idee an eigenen Vorstellungen auch mit einfließt. Es geht ja meines Erachtens ja auch um die Selbstwirksamkeit, die Schüler hier erleben könnten. Also sie sind ja üblicherweise eben gerade in der Schule konfrontiert, dass sie sich nach äußeren Regeln richten müssen, die sie dann anwenden auf ihre Hausübungen. Und das ist in der Universität noch viel mehr. Okay, gut. Ja. Aber praktisch eine Frage zu beantworten, die eine eigene Beobachtung oder eigene Überlegungen macht und sich selbst in der Sache spüren, das ist das, was du wahrscheinlich mit der innere Ich würde sagen, dass wenn wo noch ein Ort dafür ist, dann ist er wahrscheinlich noch am ehesten in der Schule. Ja. Weil auf der Universität es viel, viel mehr um dieses Erlernen, ich sage mal, dieser wissenschaftlichen Fertigkeiten geht. Ja, weil ich glaube, dass es... Das ist ja so definiert, die Universität, oder? Das würde ich sagen, es ist Teil einer der Definition. Wissenschaft zu betreiben. Ja, obwohl ich glaube schon sozusagen, dass diese andere Dimension, von der ich vorhin gesprochen habe, auch nicht unwichtig wäre. Das ist ich sage mal, dass sozusagen das Explorierende, ja. An die Grenzen gehen. Ja, das an die Grenzen gehen, ja. Das kommt meines Erachtens auch noch viel zu kurz an der Universität. Und wir versuchen das zum Beispiel auch bei uns. Wir haben hier sogar ein eigenes kleines Mini-Curriculum, wo es explizit um Wissensgenerierung geht und um diese radikale Innovation zum Beispiel. Aber das ist sicherlich ein ganz kleiner Ausschnitt. Ja. Und ich denke mir, dass der Ort in der Schule sicherlich noch ein interessanter wäre, noch einmal sozusagen dieses Aufmachen zu ermöglichen. Allerdings, das muss man auch ganz klar sagen, das ist sozusagen eigentlich noch viel eine größere Herausforderung jetzt an die betreuenden Personen, dass es sozusagen nicht völlig beliebig wird. Inwiefern? Naja, genau aus diesem Grund. Ja. Weil in dem Moment, wo ich sage, okay, ihr habt hier, natürlich müsst ihr ein gewisses Grundfertigkeit haben im Recherchieren und im Bewerten von Informationen oder Theorien oder Modellen, was auch immer sozusagen da zutage kommt. Aber ich erwarte mir von dir, lieber Schüler, liebe Schülerin, auch irgendwie eine hochkreative, eigenständige Arbeit. Ja, ist die Gefahr natürlich extrem hoch, dass es sozusagen ins Beliebige abrutschen kann. Ja, weil man sozusagen sagt, okay, naja, dann mach's ihm halt einmal kreativ. Und wie trennt das Beliebige vom... Ja, aber eben, genau. Und deswegen ist es die große Herausforderung an den Lehrenden oder an die Betreuungsperson, hier die Schüler und Schülerinnen an die Hand zu nehmen und sagen, okay, hier gibt es sozusagen schon einen gewissen Korridor, innerhalb dessen du dich bewegen kannst. Und hier und da kannst du drüber schießen, aber sozusagen, du musst mir aber das dann rechtfertigen, warum das so und so ist. Aber um diesen Korridor zu kennen, muss ich als Lehrer selbst einmal eine Forschungsfrage bearbeitet haben. Davon gehe ich aus. Ich schon. Na, ich schon. Also ich meine, die haben immerhin an der Universität studiert. Das heißt, in ihrem Leben haben sie sicherlich einmal, ich meine, wenn sie das nicht haben, dann haben sie ein Problem. Dann ist die ganze Diskussion sozusagen umsonst. Das ist aber ein Thema, das man durchaus studieren kann, ohne eigene Fragen zu bearbeiten. Nämlich man führt die Fragen des betreuenden Professors aus beim Studieren. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Ja? Meine einzige Forschung zum Beispiel, ich habe Physik und Mathematik studiert. Ja? Meine Forschungsfrage, die ich eigenständig bearbeitet habe, war im Alter zwischen 12 und 16 Jahre beim Kakteenzüchten, weil ich einfach immer gezeichnet habe, wie sich die Kakteen entwickeln und versucht habe, irgendwie ein System in mir zu bilden, wie das mit den Kakteen funktioniert. Dann war ich 16 und dann hat diese Beschäftigung aufgehört, weil ich wusste es dann, da war dann nichts mehr Neues und dann kamen auch die Mädchen. Aber an der Uni habe ich diese Art zu denken nicht wieder aufgegriffen. Ja, das ist genau das, wovon ich spreche. Das ist genau das große, ich sage mal, Dilemma, Schwierigkeit, Frage. Eigentlich, meiner Erfahrung nach, ich habe eben dadurch, dass wir sehr interdisziplinär sind da, also sehe ich schon, dass, also zumindest bei meinen Kollegen aus der Kognitionsbiologie oder aus der Psychologie, weiß ich das ganz, ganz sicher, ja, dass die sehr wohl sozusagen sich genau mit der Frage auseinandersetzen, wie stelle ich eine Forschungsfrage, wie kann ich dazu zu einer vernünftigen Fragestellung kommen, bla bla bla. Also das ist schon etwas, vielleicht ist, ich weiß jetzt nicht, bei der Lehrerbildung weiß ich jetzt nicht, muss ich sagen, kenne ich mich zu wenig aus. Aber so in meinem Beispiel ist es praktisch konkret, ich habe man kann nicht auf meine Erfahrung notwendigerweise zurückgreifen, dass ich diesen Korridor kenne, in dem sich Kreativität oder um einen anderen Begriff zu verwenden, dieses offene Forschen stattfinden könnte. Ja, also, aber dann wird es Zeit, dass die Kolleginnen und Kollegen das lernen. Entschuldigung, das ist jetzt hart, aber wie kann man es lernen? Wie? Also ich glaube, so wie du das beschrieben hast, ja, ich finde das ziemlich, ziemlich witzig, was du gesagt hast. Du hast den Kakteen abgezeichnet und dann geschaut, was da für Muster entstehen. Das ist sozusagen die klassische wissenschaftliche Vorgangsweise. Ja. Du schaust einmal, ja, versuchst relativ offen zu sein und dann versuchst du ein Kategoriensystem zu finden, ja, wie hier Strukturen entstehen, ja, wie sich Strukturen verändern, wie sich dynamisch irgendetwas über die Zeit verändert und daraus ein Muster zu sehen. Und das ist letztlich dann dein Modell, wie Kakteen wachsen zum Beispiel. Und ich hatte auch ein Kakteenbuch, wo dann die Kakteen mit Namen waren, mit den lateinischen Mammillaria zum Beispiel, da waren die Muster immer, das waren so kugelige Kakteen mit so Warzen. Also ich fand mich in meiner Forschung wieder dann in der Literatur. Das ist das Beste, was ist doch genial, bitte. Ja? Das war wahrscheinlich der hundertprozentige Lerneffekt. Ja? Davon, und ich war sehr davon zehrst du heute noch, weil sonst würdest du mir nicht erzählen davon. Genau. Ja? Aber genau um sowas geht es. Aber ich würde sagen, das ist sehr schwierig, wenn man mal 50 ist, ja, und das nie gemacht hat, ja, dann ist es echt eine Frage der inneren Haltung. Wie gehe ich auf die Welt zu? Und also ich möchte jetzt, ich schätze Lehrer und Lehrerinnen, ja, ich kenne viele engagierte Lehrer und Lehrerinnen, aber das ist letztlich eine Frage, wie kultiviere ich mein Denken? Ja, und auch eine Frage, wie empfinde ich meine Selbstwirksamkeit wieder als Lehrer? Also kann ich eigenständig, selbstbewusst meine Fragen auch definieren und denen nachgehen? Natürlich, ja, davon gehe ich aus. Wenn ich Lehrer bin, also wenn ich das nicht kann, dann habe ich ein Problem. Entschuldigung. Ja. Oder wenn ich das nicht will. Ja, das ist ja eine Frage des Risikos. Ja. Natürlich ist es eine Frage des Risikos, aber das ist... Und risikobehaftete Lernwege, also wo ich es, wo der Schüler nicht kennt, wie die verlaufen, und er möchte ein Zeugnis haben eigentlich am Schluss, und der Lehrer das nicht kennt. Im 18. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert? Naja. Aber wenn ich am Schluss prüfe, Grundkompetenzen, Erweiterungskompetenzen und eigentlich eine klare Aussage, was ich gelernt habe, und die Frage dann ist, könnte man Angst kriegen als Lehrer. Ja, natürlich, aber die Frage ist, was und wie prüfe ich? Ja, das wird derzeit vorgegeben durch eine neue Matura-Verordnung, die uns... Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Ja, aber ist es nicht kein Problem? Weil der Staat kann ja mit seiner Art zu prüfen, wie er will. Also ich unterrichte gut Mathematik und Physik. Ja, aber und dann wird er ernten in 15 Jahren, in 20 Jahren, nämlich naja, er wird total gestreamlinete Menschen. Ja, das hat noch nichts, finde ich, mit gestreamlinten Menschen zu tun, weil ich muss mich ja nicht daran richten. Der Staat prüft halt irgendetwas ab, ob er mit den Ergebnissen etwas anfangen kann oder nicht, ist ja dann sein Problem. Und ja, ob er den politischen Druck aushält, wenn viele Leute durchfallen zum Beispiel, weil sie nicht auf diese Prüfungsfragen vorbereitet wurden, weil wir eben anders gearbeitet haben. Ach, du meinst, das halte ich nicht aus? Nein, ich habe das eher so gemeint, dass man das natürlich, dass da ein Druck von außen entsteht, ja, indem ich letztlich bestimmtes wahrscheinlich Faktenwissen irgendwie reproduzieren können muss. Durchaus auch Kompetenzen, also und zeigen, Kompetenzen, dass man was kann. Und die Frage ist sozusagen, das ist eben genau die Frage, ja, auf welcher Ebene setze ich jetzt dieses zu prüfende Wissen an? Ja, wenn mir wichtig ist, dass ich die Bezirke 1 bis 23, ich glaube Wien hat 23 Bezirke, ja. Wahrscheinlich, ja. Auswendig kann, ja, ist es eine Sache, ja, oder statte den Schüler, die Schülerin mit der Kompetenz aus, das selber zu erforschen, ja, dann ist eine andere Sache. Ja, aber das kann ich dann nicht unbedingt prüfen. Das kann ich sehr wohl prüfen. Ja. Ich kann die rausschicken und sagen, bitte versuche mir herauszufinden, wie viele Bezirke, wie heißen sie. Das kann ich direkt prüfen. Das ist und, zwar das Ganze, mühsamer, und das Ganze in Detroit. Zum Beispiel, ja. Das ist zwar sicher mühsamer und aufwendiger, das ist mir schon klar, aber wenn ich sozusagen intelligente Menschen haben will, dann muss ich mich dieser Sache unterwerfen. Weißt du etwas darüber, ob man bei Prüfung ist ja eine Stresssituation, ob man dort das zeigen kann, was man vorher in freier Arbeit ohne Stress gelernt hat? Das hängt auch wieder davon ab. Ich muss ja eine Prüfung nicht zu einer Stresssituation machen. Eine Matura? Ja, aber ich kann ja eine Prüfung, wer sagt denn, dass ich an einem Zeitpunkt in 3 Stunden sozusagen eine Matura, wer das bestimmt auch der Staat letztlich. Ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, meine Prüfungen hier finden nicht so statt, dass die Studierenden in 3 Stunden alles reproduzieren müssen, was ich ihnen gesagt habe, sondern sie haben 24 Stunden Zeit und können frei recherchieren, dürfen alle Unterlagen verwenden, aber die Fragen sind dementsprechend. Das heißt, die Herausforderung ist eigentlich viel größer. Und zwar für den Lehrer. Für den Lehrer, aber auch für die Studierenden bei uns, weil sie sozusagen eigentlich aufgefordert sind, ihre eigenen disziplinären Hintergründe zum Beispiel hineinzubringen, ihre eigenen Erfahrungen, das in Relation zu bringen mit ihrem Wissen und natürlich auch das in Relation zu bringen mit dem, was wir in der Vorlesung zum Beispiel gemacht haben. Ja, das ist eine andere Form des Prüfens. Relativ stressfrei, natürlich, 24 Stunden ist schon eine gewisse Zeit, aber sozusagen… Man konzentriert sich. Man weiß, man kann sich konzentrieren und man ist jetzt nicht dazu aufgefordert, in 3 Stunden auswendig irgendwas zu reproduzieren, was halt in der Vorlesung, und das ist dann nach 5 Minuten wieder weg. Legendär sind die Prüfungen in Physik bei Professor Pitschmann, die darin bestanden haben, ihm Fragen zu stellen, die er dann voller Freude beantwortet hat. Genau. Und an der Qualität der Fragen kann man sehen, wie das Verständnis der Dinge ist. Ja. Wenn so mathematische Ableitungen, so Schritte geprüft worden sind, es war dann immer 3er oder 4er. Ein Kollege hat gefragt, Herr Professor, warum gibt es keine eckigen Rauchringe? Sehr gut, Herr Kollege. Ja. Weil das einfach mit den Wirbelsätzen einfach spektakulär ist, dass es gar nicht geht. Einen eckigen Rauchring, auch aus einem runden Loch, kommt der eckige raus. Weil natürlich ist es sozusagen der Nachteil oder das Problem ist, dass es nicht so schön quantifizierbar ist, dass es sozusagen nicht, dass es offen ist. Ja? Es ist in dem Sinn jetzt nicht nachvollziehbar im Sinne von, dass es eine Lösung gibt, ja, auf die alle zuarbeiten, sondern dass es sozusagen einen offenen Lösungsraum gibt. Und wenn es dann wirklich hart auf hart geht, ja, die Frage ja, war das jetzt eine gute Frage oder nicht gute Frage bei Pitschmann, ist natürlich verhandelbar. Ja? Und das ist dann, macht man sich angreifbar, aber ich glaube, das ist auch interessant für den Prüfenden oder für die Prüfende. Ja? Weil zu sehen, auch einmal darüber nachzudenken, was sind denn eigentlich meine Qualitätskriterien? Ja? Was sind denn eigentlich sozusagen legitime Fragen oder weniger legitime Fragen? Da hat ja der Prüfer was gelernt, weil wenn er eine Rückmeldung kriegt, welche Fragen da kommen als Resultat seiner Lehre, ist es ja doch einiges und das hat ihn auch interessiert. Natürlich, glaube ich, wenn ich kenne Pitschmann, ich schätze ihn genau dafür, ja. Markus, haben wir alles gesagt, was wir in diesem Bereich sagen müssten? Was für eine Frage. Weiß nicht, was kommt darauf an, was noch offen ist von deiner Seite. Ich meine, es gibt viel zu sagen in diesem Bereich des Wissens und der Wissensgenerierung, aber was wären noch die spezifischen Fragen? Die Beziehung zur vorwissenschaftlichen Arbeit, die geplant ist. Die Bezeichnung vorwissenschaftlich ist ja ein bisschen rätselhaft, weil es ist... es wird so nahegelegt, dass Kinder nicht wissenschaftlich arbeiten können, also so eine Vorstufe vor dem wissenschaftlichen Arbeiten. Da würde ich gerne fragen, ob es wirklich nur bis zur Vorstufe geht oder ob nicht vorwissenschaftlich einfach gemeint ist, dass es eine wissenschaftliche Arbeit ist, vor den großen kommenden wissenschaftlichen Arbeiten, Masterarbeit, Habilitation und weitere wissenschaftliche Arbeiten. Können Kinder nur vorwissenschaftlich arbeiten? Also wenn es in zweiterem Sinn gemeint ist, dann kann ich dem Begriff was abgewinnen. Also die Arbeit, die wissenschaftliche Arbeit vor dem Großen. Ja. Wo ich mich ein bisschen dagegen wehre, sage ich, entweder es ist wissenschaftlich, es ist nicht wissenschaftlich. Und wissenschaftlich heißt dann, für mich zumindest, dass es sozusagen ein bestimmtes Set an Regeln gibt, ja, denen ich mich unterwerfe oder nicht. Ja, und dieses Set an Regeln bedeutet, ich weiß nicht, die klassischen, ja, wie, dass ich methodisch sauber arbeite, das Wiederholbarkeit, also diese ganzen klassischen Kriterien sozusagen erfüllt sind. René Descartes, messbar, wiederholbar, vorhersagbar zum Beispiel, und widerspruchsfrei. Ja, genau, diese, das sind sozusagen die Klassiker sozusagen. Die ja an sich nicht schlecht sind, glaube ich, aber natürlich auch ein gewisses Wissenschaftsbild oder Naturwissenschaftsbild in dem Fall auch implizieren. Und die Frage ist sozusagen, wie vereinbart man, welche Regeln vereinbart man? Ja, also in dem Sinn würde ich sagen, ja, vorwissenschaftlich ist in dem Fall meines Erachtens ein nicht ganz adäquater Begriff, ja, weil ich sage, das sind meine wissenschaftlichen Regeln. Das heißt, wenn ich diesen Regeln folge, dann ist es eine wissenschaftliche Arbeit. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich sehr klar zu sein oder wäre es wichtig, da eine große Klarheit darüber zu haben, ja, welche dieser Regeln denn hier zur Anwendung kommen sollen in dieser sogenannten vorwissenschaftlichen Arbeit. Und ich denke, das habe ich schon, das haben wir schon vorhin besprochen, ja, das, dieses, sag ich mal, sehr traditionelle naturwissenschaftliche Bild ist wichtig. Ja, aber ich glaube schon auch, dass diese andere Dimension des, dieses offenen Explorierens auch nicht unwichtig wäre und sozusagen vielleicht könnte man das ein bisschen aufweiten im Sinne, im, in diesem Sinne. Ja, aber, da, aber weitet man da die Wissenschaft auf oder ist es das nur das? Naja, ich weiß nicht, ob ich die Wissenschaft aufweite, weil letztlich, ich weiß nicht, die wirklich. Das ist ja alles noch in den vier Kriterien drinnen. Ja, aber die, die wirklich genialen Wissenschaftler, ja, woher kommen denn die Ideen, ja, die diese Menschen hatten? Die kommen nicht aus diesen vier Kriterien heraus, meines Erachtens. Ja, das sind nicht, also wenn Leonardo da Vinci. Weiß nicht, ja. Alle, die eben Paradigmenwechsel jetzt von ganz zu Beginn, ja, wenn wir gesprochen haben, in irgendeiner Weise angestoßen haben, ja, wenn ich mich nur daran halte, dann wäre ich nicht sehr wahrscheinlich dort ankommen. Ja, das heißt, ich glaube, es wäre wichtig, quasi einerseits diese, sage ich mal, vier Kriterien, vielleicht gibt es noch andere auch, aber das sind schon mal die vier ganz gute, sehr klar zu haben, ja, und auch gut zu sein, ja, aber auch in gewisser Weise auf einer Metaebene zu sagen, okay, liebe Leute, aber das ist noch nicht alles. Ja, da gibt es was anderes auch noch. Und sozusagen, da muss man sich ja dann ausmachen, wie weit man diesen anderen Bereich auch noch mit hineingeht. Der explorierende Bereich. Dieser explorierende, offene Bereich. In sich etwas hineinsetzen, in die Schnecke reinsetzen. Zum Beispiel, ja. Und auch diese Art des wissenschaftlichen Arbeitens sozusagen ernst zu nehmen. Es gibt durchaus, in den Sozialwissenschaften ist das eine sozusagen akzeptierte Methode, ja, auch nicht von allen, aber sozusagen eine recht akzeptierte Methode. Und wenn man sagt, es sollen ja auch nicht nur Leute oder sozusagen junge Menschen hier ausschließlich für die Wissenschaft, die dann quasi im engeren Sinn der Wissenschaft arbeiten, herangezogen werden, weil das ist einfach von der Quantität her gesehen, ist es wirklich ein sehr kleiner Prozentsatz, aber wir wollen irgendwie innovations- und ich weiß nicht, wirtschaftstaugliche Menschen auch produzieren, ja, unter Hochkommen natürlich, ja, dann wäre das vielleicht auch nicht uninteressant, wenn man nicht nur mit diesen klassischen Skills auf den Markt kommt. Ja, weil wenn was wirklich ernst genommen wird, dass, ich weiß nicht, Innovation und Wissensarbeit sozusagen die Zukunfts Felder sind, ja, und sie sind es nicht nur Zukunft, sie sind es eigentlich schon, ja, dann ist die Frage, ja, was für Leute lasse ich in die Betriebe hinein, ja, mit welchen sozusagen Mindset kommen die dort hinein, ja, also wenn also mein Verdacht ist, ja, dass große Teile der Wirtschaftskrise geschuldet sind eines sehr engen Ausbildungsverständnisses letztlich, ja, im Bereich der Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel, ja, wenn man schaut, wie die ganzen großen MBAs aufgezogen sind, ja, worum es dort geht, was dort für ein Mindset auch vermittelt wird, ja, das hat was mit dem zu tun. Ja, dann wundert es mich nicht, dass wir so in so etwas hineingeraten sind. Ja, da geht es jetzt nicht nur um ethische Fragen, ja, das ist auch ein eigener Bereich, aber da geht es einfach auch um ein Selbstverständnis von dem, wie ein Wirtschaftssystem funktioniert, wie Neues, was für eine Rolle das Neue spielt, was für eine Rolle Risiko spielt und so weiter. Ja, das sind alles, glaube ich, wichtige Fragen, ja, die man so im klassischen Wissenschaftsbild schwer abbilden kann. Mhm. Und letztlich geht es schon darum, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie, wie sagen, autonom denkende junge Menschen irgendwie hier auch jetzt in den Markt bringen oder am Ende unseres Ausbildungssystems haben, sei es jetzt bei einer universitären Ausbildung oder postgradualen Ausbildung, ja, dann geht es schon um die Frage, ja, was haben die dann wirklich für Skills und für jetzt nicht nur Wissen im klassischen Sinn, sondern auch für Einstellungen, für Haltungen, für Fertigkeiten, jetzt auch im Denkerischen, aber auch im Handeln. Ja, plus die ethischen Dimensionen, ja, die auch meines Erachtens viel zu oft einfach unter den Tisch fallen. Und meine Aufgabe als Institution, als Lehrer, als Professor an der Uni ist, Bedingungen zu schaffen, dass Fragen gestellt werden. Das wäre der Idealzustand. Und zwar qualitativ hohe, hochwertige Fragen. Ja, und nicht nur irgendwie Trivialfragen sozusagen. Ja. Markus, danke. Ich glaube. Bitteschön. Wir ziehen die Regler runter. Und ich bedanke mich für das Gespräch über Kognitionsforschung, ja, Wissenschaft. So haben wir begonnen. Genau. Ja, Markus Peschel von der Universität Wien, Kognitionsforscher. Was machst du jetzt weiter heute noch an deinen, leider, was sind deine Fragen? Leider viel zu wenig an interessanten Dingen, nur Meetings und, am Nachmittag habe ich noch Dissertantenseminar, das ist interessant, glaube ich, das wird immer spannend, weil da meistens neue Dinge vorgestellt werden und auch die Diskussion eben auch auf hohem Fragenniveau stattfindet meistens. Also das, aber leider Gottes an der Universität sind wir zu sehr eingespannt in administrative Abläufe und in die Verwaltung der Lehre und der Wissenschaft, als sie selber zu tun. Da jammern wir in der Schule auch immer wieder auch über diese administrativen Geschichten. Ja, das wird wahrscheinlich eine Herausforderung sein für die kommenden Jahre. Das ist die große Herausforderung, ja. Ich finde zum Beispiel im Gymnasium, also welcher Aufwand betrieben wird, die Schüler von Semester zu Semester oder von Jahr zu Jahr zu transportieren mit Zeugnissen und Zwischenzeugnissen und inskribieren wieder in einzelne Module. Also da steckt ganz viel Arbeit und viele Personenstunden drin, das zu managen. Ja. Die Frage ist, ob man das braucht. Nein, eine gewisse Struktur braucht man immer, aber die Frage ist, ob sie so aufgeblasen sein muss. Ja. Ja. Kann man das, ist das nicht wie ein Dackel, der irgendwie, oder ein Hund, der in einen engen Fuchsbau hineingeht und weil die Haare so sind, kommt er nicht mehr raus. Ja? Ist das so eventuell eine Administration, die man sich angefangen hat, wird man nie wieder los? Ich glaube, wenn man sich das aus einer organisationstheoretischen Perspektive anschaut, ist Administration ein Selbstläufer. Ja, eben. Ja, weil sozusagen jede administrative Struktur meistens auch eine neue nach sich zieht. Ja. Und dann kommen noch irgendwelche Anforderungen von außen heran, also sprich gesetzliche Rahmenbedingungen, was immer sozusagen die äußeren Parameter sind, die dann noch einmal sozusagen eine Komplexität und Strukturen dem übersetzen, ja, was meistens nicht kompatibel ist. Das heißt, es entsteht sozusagen meistens ein Konflikt, ja, der wiederum administrativ gelöst werden muss. Ja, das heißt, das ist sozusagen auch dieser permanente Wandel und diese permanente Veränderung. Ich sehe das hier in der Universität, aber auch in Unternehmen. Das ist eigentlich der Hindernisfaktor Nummer eins. Ja, dieses permanente sich verändern müssen ist ja nicht schlecht. Ja, das ist per se ja nicht schlecht, aber sozusagen die Frage, woraufhin? Ja, was ist das Ziel? Was ist die Causa Finalis von der ganzen Geschichte? Wenn das nicht klar ist, und das ist meistens nicht klar, ja, und weil es auch einfach irgendwelche, vielleicht nicht zufällige, aber zumindest scheinbar zufällige Rahmenbedingungen sind, die mich zu einer Veränderung zwingen, dadurch entsteht auch kein Sinn, ja, oder keine Bedeutung in dem Sinn. Kein Wissen. Und kein Wissen im weiteren Sinn, ja. Und damit auch sozusagen die Motivation dementsprechend ist. Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nur halbherzig bei der Sache, weil es nicht verstanden wird, worum es eigentlich geht und was das Ziel ist, weil es vielleicht keins gibt, könnte auch sein. Ja. Und aus dem Grund ist das ein wahnsinniger Hemmschuh. Und wie kriegt man das wieder los? Indem man selbstständig wird, eine Neugründung macht. Nein, aber ja, nein, schon. Ein Neuanfang. Ein Neuanfang. Ja, ein Reset in gewisser Weise. Aber das Interessante ist ja, dass also auch aus vielen Erfahrungen, dass sehr schnell sich diese Dinge wieder einschleichen. Ja. Ja, und sehr schnell das wieder eine große Ressourcenabsaugemaschine wird. Was Optimistisches aus England, die ja sehr maßgeblich an diesem Evaluierungstrend beteiligt waren. Da hat Ofsted, das ist die Schulbehörde in England, wirklich intensiv Schulen besucht und evaluiert und hat dann in diesem Prozess des sich Aufblähens vorab schon Evaluierungshandbücher geschickt und die Lehrer sind gesessen und haben seitenweise das ausgefüllt und das schien sich zum Trend zu entwickeln und die Ergebnisse wurden dann auch im Internet dargestellt mit grün gefärbten Schulen, mit orange gefärbten, also mit der Beobachtung dann auch kombiniert. Aber jetzt habe ich gehört aus England vor einiger Zeit schon, dass die Schulbehörde diesen Evaluierungshandbücher wieder zurücknimmt, weil sie sagt, die Lehrer sollen sich auf den Unterricht konzentrieren und nicht seitenweise überdimensional etwas ausfüllen, was der Evaluierung dient. Und das finde ich doch wieder einen interessanten Schritt, dass es offenbar möglich ist, vom System selbst her wieder einen Schritt zurücktreten. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich Proteste. Die Lehrer haben weggedroht, sich sie schmeißen das Ganze. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund war, ja. Aber vielleicht auch die Wirksamkeit relativ beschränkt war, ja, wenn man sich das ernsthaft ansieht. Also auch an unserer Universität wird ja auch permanent evaluiert. Und die Implikationen, also der Aufwand, ja, der betrieben wird, ja, wir haben jetzt gerade eine Evaluierung unserer Fakultät, das ist jetzt nächste Woche findet, also wir haben uns ein halbes Jahr oder mehr, ein Dreivierteljahr darauf vorbereitet, das ist ein Dokument von hunderten Seiten entstanden. Und nächste Woche haben wir da diese sogenannte Begehung, heißt das dann, wo dann auch die Evaluatoren kommen. Und die letzten, die in den letzten Jahren der Evaluierungen haben eigentlich so gut wie fast keinen Impact gehabt. Ja. Vielleicht an kleinen Stellschrauben wurde gedreht, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Aufwand so groß hätte sein müssen, um diese Veränderungen herbeizuführen. Also das stelle ich schwer in Frage. Ja. Ja, es wird sich noch ändern wieder in Zukunft, wenn das mit England auch daherkommt. Ja, vielleicht England wird es auch wieder weniger. Ist sehr speziell, was Evaluieren betrifft, auch an den Universitäten. Ja? Ja. Ich habe mir zugeschaut in einer Schulkantine, da war der externe Zertifizierer von ISO 9 irgendwas da. Und das war sehr bedrückend eigentlich. Der hat festgestellt, und das war seine Empfehlung dann auch, dass die Vollkornprodukte zu wenig ausgezeichnet werden. Also da sollte ein Schild dabei stehen, Vollkornprodukt. Er hat aber nicht bemerkt, und diesen Bericht habe ich dann gelesen, dass die Kinder das Essen weitgehend wieder zurücktragen. Weil alles, das ist meine Interpretation, weil das ganze Essen braun ist. Also da ist keine Farbe drin, kein Gemüse, nichts Buntes, nichts Verführerisches. Das wurde im Bericht einfach nicht vorgekommen, aber die Vollkornprodukte besser auszeichnen. Ja, das und ist die das Frage ist der Kriterien der Evaluierung. Ja? Wenn die Kriterien sind, ist es, finde ich, ein Schild, das das zeigt oder nicht? Genau, das ist ein Kriterium gewesen. So wie in der Wissenschaft, ja, habe ich eine Hypothese. Ja, und was nicht in der Hypothese ist, das wird einfach nicht beachtet. Und damit fällt mir wahrscheinlich 90% der interessanten Dinge vielleicht unter dem Tisch. Und mir ist es aufgefallen mit dem braunen Essen, weil ich einfach in der Mittagsbetreuung war und viel zugeschaut habe, was da passiert. Zuschauen ist schon auch schön. Aber das war ja unser Punkt, den wir vorher besprochen haben, dieses von innen her sehen, indem du involviert bist und den du eben nicht ausschließlich Hypothesen getrieben schaust, sondern versuchst einen offenen Blick und wenn du dort sogar mit isst, ja, und das Essen vor dir steht und es schaut grauslich aus, ja, dann verstehst du die Dinge anders. Aber es schadet dann nicht, ein externes Set an Methoden zu haben, um das dann auch einzubetten, weil das könnte ja in Vorurteilen münden und natürlich, durch meinen begrenzten Horizont zu beobachten. Ja, aber eine Hypothese ist auch ein Vorurteil, ja, wenn das Vorurteil in dem Fall bedeutet, ja, Bio-Essen oder muss ausgezeichnet werden. Ist besser und muss daher ausgezeichnet werden. Aber das ist ein falsches Vorurteil, weil vielleicht würde es heißen, Bio-Essen muss gut ausschauen. Ja, zum Beispiel. Man weiß, wenn man Äpfel zum Beispiel in einer Holzwanne zur Kasse steht, dann nehmen das die Leute. Wenn es aber in einer Stahlwanne liegt, nehmen sie es nicht. Zum Beispiel, ja. Also, aber das sind alles Einsichten, die bekomme ich nicht, indem ich schon vorher weiß, was ich sehen will. Danke, Markus Peschel. Super, vielen Dank.